Denn die Häuser gehören uns. Und keine Fabrikbesitzer, die Fabriken gehören uns. Aus dem Weg Kapitalisten, die letzte Schlacht gewinnen wir. Lass die Knarre Polizisten, die rote Front und die schwarze Front sind wir. Einen wunderschönen Abend hier bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Wir sind selber stark genug. Tja, was hier nur noch als Satire und Comedy funktioniert, das war mal aktuell vor 100 Jahren. Heute soll es hier in Sachzwang FM gehen um den Bürgerkrieg in Deutschland 1914 bis 1923. Zu Theorie und Praxis des antiautoritären Kommunismus um 1920. Unser Kampf bedeutet Frieden, wir bekämpfen euren Krieg. Jede Schlacht, die wir verlieren, gibt uns den nächsten Sieg. Zunächst werden wir eine kurze Einführung hören von Helge Döring. Abstimmen oder streiken. Vor und während des Ersten Weltkriegs gab es verschiedene Formen sozialistischen Widerstandes gegen den Krieg. Doch die sozialdemokratisch dominierten Zentralgewerkschaften, die die Kriegsmobilisierung unterstützten, setzten sich durch. Der eigentliche Hauptteil der Sendung wird dann ein Vortrag von Sepp Bronski sein, den er 2014 in Leipzig gehalten hat. Bürgerkrieg in Deutschland, 1914 bis 1923. Den werden wir also im Anschluss an die Einführung hören. Der Aufbau ist so, dass ich erstmal quasi über die, ich sag mal, proletarischen Kämpfe gegen den Ersten Weltkrieg in Deutschland reden werde, dann über die Novemberrevolution und dann so ein bisschen mehr oder weniger parallel über die Kämpfe, revolutionären Unruhen, das, was ich einen Bürgerkrieg nennen würde, und über die Organisationsgeschichte und die Theorie der Linkskommunisten. Das auch noch vorneweg gesagt, wenn ich jetzt von Linkskommunisten rede, von Rätekommunisten, von antiautoritären Kommunisten, benutze ich das hier synonym. Und das sind keine Begriffe aus der Zeit, sondern die Genossen haben sich damals einfach als Kommunisten bezeichnet. Die Debatte über die Schuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs argumentiert in einem Rahmen von Nationalstaatlichkeit. Dabei besteht der Primat der Außenpolitik und ihrer diplomatiegeschichtlichen Elemente. Welcher Staat, welche Nation trägt die Hauptverantwortung für den Ersten Weltkrieg? Oder sind die imperialen Großmächte in das Geschehen hineingeschlittert? Die Menschen erscheinen dabei als willfährige Objekte höherer Gewalten. Wie so oft, wenn beispielsweise von Schicksalsgemeinschaft oder Ähnlichem die Rede ist. Die Aussage ist deutlich. Der Mensch kann nichts verändern und er soll erst gar nicht auf diesen Gedanken kommen. Antimilitaristischer Aufklärung müsste es darum gehen, diesem herrschenden Diskurs nicht mehr aufzusitzen und darüber hinaus den Menschen als kollektiv handlungsfähiges Subjekt zu begreifen, ihn mit seiner Verantwortung und mit seinen Fähigkeiten ins Zentrum der Geschichtsbetrachtung zu stellen. In Teilen der proletarischen Bevölkerung gab es vor 100 Jahren einen starken Widerwillen und das internationale Proletariat als gesellschaftliche Klasse besaß die Möglichkeit, durch Generalstreiks den Krieg zu verhindern. Mehr noch, durch eine sozialistische Gesellschaftsordnung hätte Kapitalismus und Militarismus ein Ende gemacht werden können. Doch waren die revolutionären Kräfte in Deutschland zu schwach. Denn die zentralgewerkschaftlichen und politischen Organisationen der sozialdemokratischen Arbeiterschaft kontrollierten bereits seit Jahrzehnten die Willensbildung der Mehrheit der Arbeiterschaft in einem kompromisslerischen und nationalbewussten Sinne, mit fatalen Folgen. Der führende Zentralgewerkschaftsfunktionär Paul Umbreit betonte in einer Festschrift aus dem Jahre 1915: In dieser schweren Zeit, da Deutschland rings von Feinden bedroht, auf das einmütige Zusammenhalten aller Glieder des Volkes angewiesen war, hat die Reichsregierung die Gewerkschaften als wertvolle Träger der Volksorganisation kennen und schätzen gelernt. Diese Hilfe war aber umso höher zu bewerten, als es sich um große Massenorganisationen handelte, die ihre Mitglieder vorzüglich geschult hatten und die über einen reichen Fonds organisatorischer Erfahrung und über einen Stab begabter Kräfte verfügten, die dem Reiche in der Zeit der inneren wirtschaftlichen Neuorganisation unschätzbare Dienste leisten konnten. Im Sommer 1914 schlossen hohe Vertreter der Sozialdemokratie nach Verhandlungen mit Staatsvertretern einen Burgfrieden, der für die Dauer des Kriegs die Einstellung aller gewerkschaftlichen Kampfaktivitäten festlegte. Die Zentralgewerkschaften, Vorläufer der heutigen DGB-Gewerkschaften, hielten ihre Basis ruhig bzw. entfachten sogar Kriegsbegeisterung. Sie finanzierten über Anleihen und Kriegsspenden direkt den Krieg. Ihre Funktionäre denunzierten Kriegsgegner an Polizei- und Militärbehörden und ihre nicht verbotenen Zeitungen unterstützten propagandistisch die Kriegspolitik. Sie initiierten beispielsweise Arbeitsgemeinschaften mit der Industrie. Sie unterstützten das System der Abkehrscheine. Das bedeutete, wer wegen aufrührerischer Tätigkeiten im Betrieb entlassen wurde, konnte vom Militär an die Front eingezogen werden. Verdächtigen wurde aus der Chefetage mit dem Schützengraben gedroht. Die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands, ein Vorläufer des heutigen DGB, befürwortete das 1916 in Kraft getretene Hilfsdienstgesetz. Demnach konnten Männer im Alter zwischen 17 und 60 Jahren gezwungen werden, in kriegswichtigen Betrieben zu arbeiten. Auch nach mehreren Hungerwintern verbreiteten die Zentralgewerkschaften Durchhalteparolen und standen fest hinter der Reichsregierung, rühmten sich stolz eines nationalsozialen Klassenkonsenses, des Kriegssozialismus. Diese Beispiele sollen reichen, die Einigkeit der Sozialdemokratie mit der Kriegszielpolitik des Deutschen Reiches zu veranschaulichen. Der bekannte Ausspruch des Reichstagsabgeordneten Hugo Haase, SPD, vom 4. August 1914: Wir lassen in der Stunde der Gefahr das eigene Vaterland nicht im Stich, verharmlost deren Kriegsmotivation. Die Sozialdemokratie ist nicht in eine Katastrophe hineingeschlittert. Sie war aktiver Part millionenfachen Tötens und Sterbens und wirkte aktiv im Sinne der Reichspolitik. Bis März 1915 durchbrachen mit Karl Liebknecht und Otto Rühle lediglich zwei Abgeordnete der SPD im Reichstag die Fraktionsdisziplin und stimmten gegen die Bewilligung finanzieller Mittel für die Kriegführung. Zwar tobte der Wahnsinn bereits seit den ersten Augusttagen 1914, doch versuchte eine kleine Gruppe einflussreicher und revolutionärer Sozialdemokraten auf parlamentarischem Wege durch Mehrheitsgewinnung innerhalb der SPD-Fraktion ein Ende der Kriegspolitik herbeizuführen. Sie gründeten im August 1914 die Gruppe Internationale, aus der später die Spartakusgruppe hervorging, die Vorläuferin der 1919 gegründeten KPD. Das Scheitern des Widerstandes auf parlamentarischer Ebene schmälert die Leistungen und den Mut dieser Abgeordneten keineswegs. Liebknecht und Rühle engagierten sich auch nach ihrem Ausschluss aus der SPD-Fraktion vehement und unter großen persönlichen Opfern als Antimilitaristen. Karl Liebknecht wurde 1916 wegen seiner Agitation gegen den Krieg inhaftiert und blieb bis zu seiner Befreiung wenige Wochen vor Kriegsende im Gefängnis. Wirkungsvoller als das Taktieren innerhalb der Partei waren die vor allem in Berlin einsetzenden Streiks, zunächst gegen die Teuerungen, aber 1916 mit stärkerer politischer Note gegen die Kriegspolitik im Allgemeinen. An den ersten Streiks der Jahre 1914-15 waren Syndikalisten der Freien Vereinigung Deutscher Gewerkschaften beteiligt. Dabei handelte es sich um klassenkämpferische Gewerkschafter der ersten Stunde, die 1908 aus der SPD ausgeschlossen worden waren, da sie nicht den zentralistischen und hierarchisch strukturierten Gewerkschaften beitreten wollten. Stattdessen organisierten sie sich in lokalen Fachvereinigungen mit sozialrevolutionärem Anspruch. Getragen wurden diese ersten Streiks jedoch vor allem von klandestin operierenden Vertrauensleuten innerhalb des zentralgewerkschaftlichen Deutschen Metallarbeiterverbandes, die sich erst in den weiteren Kriegsjahren als revolutionäre Obleute organisierten. Ihre Macht entfalteten sie gegen die Gewerkschaftsvorstände, vor allem in den Rüstungsbetrieben. Bedeutende Berliner Großbetriebe wie die AEG und Schwarzkopf bildeten die Hochburgen revolutionärer Betriebsarbeit von revolutionären Obleuten und Syndikalisten. Beim sogenannten Liebknechtstreik 1916 gegen dessen Verhaftung im März und April 1917 sowie im Munitionsarbeiterstreik vom Januar 1918 traten reichsweit jeweils Hunderttausende Arbeiter in den Streik. Im Zuge der Novemberrevolution vom 9. November 1918 dankte der deutsche Kaiser Wilhelm II. Ab und der Krieg wurde durch einen Waffenstillstand beendet. Vor allem in diesen letzten Kriegsjahren und wegen der ungebrochenen Kaisertreue von SPD und Zentralgewerkschaften politisierten sich große Teile einer von diesen Vertretern enttäuschten Arbeiterschaft. Diese Massen bildeten den Kern der revolutionären Kämpfe und Sozialisierungsversuche seit 1918-19. Es kam 1919 zur Gründung von Räterepubliken in Bremen und in Bayern und zu bedeutenden regionalen Erhebungen wie dem Ruhrkampf 1920, dem sogenannten Spartakusaufstand in Berlin und dem Mitteldeutschen Aufstand 1921. Dennoch blieben die meisten organisierten Arbeiter reichsweit den autoritären sozialdemokratischen Vereinigungen treu. Ein Reichskongress der Arbeiter- und Soldatenräte sprach sich im Dezember 1918 mit 344 zu 89 Stimmen gegen die Konstituierung einer Räterepublik aus, stattdessen mit 400 zu 50 Stimmen für eine verfassungsgebende Nationalversammlung, die in den Folgejahren unter dem politischen Dach der Republik von Weimar nicht nur die kapitalistischen Verhältnisse sicherte, sondern auch viele Elemente des kaiserlichen Obrigkeits- und Militärstaats konservierte. Die Arbeiter sollten abstimmen und weiterhin auf das Parlament setzen. Dies sowie die Dominanz und Aggressivität sozialdemokratischer Gewerkschaften stand dem Aufleben schlagkräftiger, klassenkämpferischer Arbeiterorganisationen entgegen. Nur diese wären in der Lage gewesen, durch ein föderalistisches System der Arbeiterselbstverwaltung und direkt praktizierter Rätedemokratie das Aufkommen der faschistischen Diktatur im Keim zu ersticken. Denn die Häuser gehören uns. Und keine Fabrikbesitzer, die Fabriken gehören uns. Aus dem Weg, Kapitalisten, die letzte Schlacht gewinnen wir. Lass die Knarre, Polizisten, die rote Front und die schwarze Front sind hier. Wir brauchen keinen starken Mann, wir sind selber stark genug. Wissen selber, was zu tun ist, unser Kopf ist groß genug. Aus dem Wildkapitalisten die letzte Schlacht gewinnen wir. Lass die Knarre, Polizisten, die rote Front und die schwarze Front sind wir. Unser Kampf bedeutet Frieden, wir bekämpfen euren Krieg. Jede Schlacht, die wir verlieren, gibt uns den nächsten Sieg. Aus dem Weg, Kapitalisten, die letzte Schlacht gewinnen wir. Lass die Knarre, Polizisten, die rote Front und die schwarze Front sind wir. Ja, wir. Ja, wir singen. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Um zu verstehen, warum die Kommunistinnen und Kommunisten nach 1917 in Deutschland so handelten und schrieben, wie sie handelten und schrieben, ist es ganz hilfreich, sich die Ausgangslage vor Augen zu führen. Am Anfang des 20. Jahrhunderts war die Arbeiterbewegung in Deutschland eine der größten der Welt und bestens organisiert. Die SPD war die stärkste Partei der Zweiten, der Sozialistischen Internationale, und sie wurde von Wahl zu Wahl immer stärker. Dies führte bei den Arbeitern zu einem Bewusstsein, dass der Sozialismus, und der war damals ja noch das Ziel von vielen Arbeitern, dass der Sozialismus auch auf einem friedlichen, auf einem evolutionären Wege eingeführt werden könnte. Die SPD würde einfach von jeder Wahl zu jeder Wahl stärker werden, dann würde sie irgendwann die absolute Mehrheit im Reichstag stellen, dann könnte sie die Regierung übernehmen und anschließend den Sozialismus Schritt für Schritt per Gesetz einführen. Gegen diese Haltung gab es nur marginalen Widerspruch von einigen Linksradikalen. Aus dieser Position der Stärke heraus berieten verschiedene internationale Konferenzen seit Beginn des 20. Jahrhunderts immer wieder, was gegen einen möglichen und immer wieder drohenden europäischen Krieg zu tun sei. Diesen würde man einfach verhindern, dazu würde die eigene Kraft ausreichen. Man würde einfach den Generalstreik ausrufen, man würde die Mobilmachung verweigern, und wie sollte ein Krieg stattfinden, wenn die Arbeiter nicht mitmachen? Als es dann aber im August 1914 ernst wurde, kam alles ganz anders. Der Krieg brach aus und die europäischen sozialdemokratischen Parteien und Gewerkschaften, mit Ausnahme der russischen Bolschewiki und der Sozialisten in Italien und Serbien, erklärten den Krieg zum jeweiligen Verteidigungskrieg, welcher legitim sei und unterstützt werden müsste. Sie riefen den Burgfrieden aus und zeigten ihr Wesen als staatstragende Organisation. Nur Minderheiten sprachen sich gegen den Krieg aus. In Deutschland waren das namentlich Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Punkt. In den preußischen Jahrbüchern vom September 1914 schrieb der konservative Professor Hans Delbrück, Zitat: Wie weggeblasen war bei den Sozialdemokraten der ganze Schwund staatsfeindlicher Redensarten. Der internationale Proletarier erwies sich als eine bloße Kampfesmaske. Mit einem Ruck war sie heruntergerissen und es erschien das ehrliche Gesicht des deutschen Arbeiters, der nichts anderes begehrt als an der Seite seiner Volksgenossen, wenn das Vaterland ruft, zu streiten. Das Ergebnis davon war, dass sich 3 bzw. 4 Jahre lang die Proletarier aller Länder gegenseitig abmetzelten. Fast 10 Millionen Tote, 20 Millionen verwundete und verkrüppelte Soldaten und um die 10 Millionen weitere zivile Opfer. Karl Kraus sah die letzten Tage der Menschheit angebrochen. Es war die größte Barbarei, die die Menschheit bis dato hervorgebracht hatte. Im September 1915 trafen sich die oppositionellen Fraktionen der Arbeiterparteien, der europäischen Arbeiterparteien in der Schweiz zur sogenannten Zimmerwalder Konferenz. Hier zeigte sich, dass auch die Opposition sich nicht einig war. Angenommen hat die Zimmerwalder Konferenz ein pazifistisches Manifest. Es gab aber auch weitergehende Forderungen. Lenin und Trotzki zum Beispiel pochten darauf, dass der imperialistische Weltkrieg in einen Bürgerkrieg umgewandelt werden müsse. Also ungefähr das, was den Bolschewiki 1917 in Russland dann auch gelang. In Russland selbst kam es seit 1915 immer wieder zu wilden Streiks gegen den Krieg, an der Front immer wieder zu Verbrüderung zwischen russischen und deutschen Soldaten. Anfang 1917 eskalierte die Situation in Russland so weit, dass in der Februarrevolution der Zarismus gestürzt und eine bürgerliche provisorische Regierung eingesetzt werden konnte. Den Bolschewiki ging dies nicht weit genug, zumal die provisorische Regierung den Krieg fortsetzte. Sie forderte, dass es eine proletarische Revolution geben müsse, dass die Macht der herrschenden Klasse gebrochen werden müsse und an die Stelle ihres Staates die Sowjetrepublik treten solle. Alle Macht den Räten. Wegen dieses maximalistischen Programms und ihrer entschiedenen Gegnerschaft zum Weltkrieg standen die Bolschewiki und explizit Lenin, der Verfasser von Staat und Revolution, bei den deutschen Kommunistinnen und Kommunisten in allerhöchsten Ansehen. In Deutschland gab es ja bekanntlich 1914 große Kriegsbegeisterung, so bis Anfang 1916 lässt sie allerdings immer mehr nach. Am 1. Mai 1916 kam es zum Beispiel in Berlin zu einer Demonstration gegen den Krieg, wo ungefähr 10.000, zumeist junge Arbeiterinnen und Arbeiter, teilnahmen. Das war die Demonstration, auf der Karl Liebknecht das Wort ergriff und das berühmte Nieder mit dem Krieg, Nieder mit der Regierung austrieb, woraufhin er verhaftet wurde, was allerdings eine weitere Protestwelle auslöste. Die Protestwelle sah dann so aus, dass Ende Juni schon 25.000 Arbeiter für Liebknecht einen Soli-Streik machen und Ende Juli sind es dann bereits 55.000 Arbeiter. Mit anderen Worten, der Burgfrieden begann zu bröckeln. Daraufhin setzten Repressionswelle ein, die sich hauptsächlich gegen den Spartakusbund wendete, die Proteste aber nicht unterdrücken konnte. Im Herbst 1916 kam es dann in fast jeder deutschen Stadt zu Demonstrationen und Lebensmittelunruhen, weil inzwischen ja auch die Versorgungslage der Bevölkerung ziemlich beschissen geworden war. Im April 1917 kommt es dann zu einer weiteren Welle von Streiks gegen den Krieg, weil die Lebensmittelrationen weiter gekürzt werden sollten oder gekürzt wurden viel eher. Jetzt sind wir auf einmal bei Dimensionen angelangt, wo in Berlin 300 Fabriken bestreikt werden und das sind Zahlen von 300.000 Arbeiterinnen und Arbeitern. Im Sommer 1917 kommt es zu ersten Meutereien in der deutschen Kriegsflotte. Die wurden allerdings mit tatsächlich auch teilweise blutigen Repressionen niedergeschlagen. Das heißt, die Anführer, die Redelsführer wurden standrechtlich erschossen. Und so gelang es den Militärs, könnte man sagen, die ersten Flammen dieser Revolution, dieser Revolte, noch einmal zu ersticken. Großen Einfluss auf die Matrosen hatten auch damals schon die Bremer Linksradikalen, das heißt namentlich die Gruppe Arbeiterpolitik, und auch in den Industriestädten und Industrieregionen im Reich rumort es immer weiter. Diese Bewegung in Deutschland steht nicht isoliert da, sondern auch in anderen Ländern kommt es immer wieder zu Unruhen. In Finnland zum Beispiel, das ja damals noch Teil von Russland war, kommt es zu bewaffneten Auseinandersetzungen schon 1917, bei denen bis zu 25.000 Arbeiter erschossen worden sein sollen. In Österreich-Ungarn kommt es im Jänner 1918 zu einer ganzen Welle politischer Massenstreiks, die sich von Wien aus über die gesamte Habsburger Monarchie ausbreiteten. Am 1. Februar 1918 zum Beispiel meuterten die Matrosen der K&K Kriegsmarine. Und zeitgleich gab es auch Streiks in England, Frankreich und sogar dem neutralen Holland. In Deutschland kommt es auch im Januar 1918 zur nächsten großen Streikwelle. Jetzt sind wir bei Zahlen, wo allein in Berlin 400.000 Arbeiter in den Streik treten. Und die sind auch noch meistens in den Rüstungsbetrieben beschäftigt. Diese Bewegung weitet sich auf andere Städte aus. Und jetzt möchte ich aus einem Streikaufruf aus München zitieren. Die streikenden Arbeiter Münchens entbieten ihre brüderlichen Grüße den belgischen, französischen, englischen, italienischen, russischen und amerikanischen Arbeitern. Wir fühlen uns eins mit euch in dem Entschluss, dem Weltkrieg sofort ein Ende zu bereiten. Wir wollen gemeinsam den Weltfrieden erzwingen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. In dieser bis dahin größten Streikwelle kam es in Berlin zum ersten Mal dazu, dass die Arbeiter einen Arbeiterrat gründeten. Dazu hatte ein Spartakus-Flugblatt aufgerufen und in dem hieß es: Wir müssen eine frei gewählte Vertretung nach russischem und österreichischem Muster schaffen, mit der Aufgabe, diesen und die weiteren Kämpfe zu leiten. Jeder Betrieb wählt pro 1000 Beschäftigte je einen Vertrauensmann. Am nächsten Tag kamen insgesamt über 1800 Delegierte zusammen, die fast 1 Million Arbeiterinnen und Arbeiter vertragen. Die Spartakus-Gruppe rief dazu auf, keine Gewerkschaftler und keine Sozialdemokraten zu wählen, denn, Zitat, für diesen Wölfen im Schafspelz droht der Bewegung eine schlimmere Gefahr als von der königlich-preußischen und andersweitigen Polizei. Und genauso kam es dann auch. Die Arbeiter haben Sozialdemokraten gewählt und unter anderem deswegen gelang es der SPD, drei ihrer führenden Parteiarbeiter, also Parteichefs, in den Aktionsausschuss, das heißt in die Streikleitung, wählen zu lassen und so den Streik von innen zu sabotieren. Friedrich Ebert, der damalige Vorsitzende der SPD, gab dies unumwunden zu. Zitat: Ich bin mit der bestimmten Absicht in die Streikleitung eingetreten, den Streik zu einem schnellen Abschluss zu bringen und eine Schädigung des Landes zu verhüten. Nachdem die SPD also seit 1914 die Arbeiter für den Krieg mobilisiert hatte, trat sie jetzt mit aller Kraft gegen den Streik auf, um den Krieg zu verlängern. Gleichzeitig setzte die herrschende Klasse auch auf härtere Repressionen. Das Militär wurde eingesetzt, es erschoss einige Dutzend Arbeiter und mehrere Zehntausende Streikende wurden ins Militär eingezogen, was sich allerdings als Bumerang erweisen sollte. Denn diese Zwangsrekrutierten agitierten nun in der Truppe an der Front gegen den Krieg weiter und trugen damit wesentlich zur Destabilisierung der deutschen Armee bei. Ja, der Streik wurde am 3. Februar abgebrochen und ich zitiere nochmal Philipp Scheidemann, den SPD-Vize, dazu. Wenn wir nicht in die Streikleitung hineingegangen wären, dann wäre der Krieg und alles andere, das ist meine feste Überzeugung, schon im Januar erledigt gewesen. Es bestand die Gefahr des totalen Zusammenbruchs und des Eintritts russischer Verhältnisse. Durch unser Wirken wurde der Streik bald beendet und alles in geordnete Bahnen gelenkt. Dieser heroische Erfolg der Sozialdemokratie, den Krieg um 10 Monate zu verlängern, hat allein auf deutscher Seite noch über 500.000 Soldaten das Leben gekostet. Die Niederlage im Januarstreik brach allerdings nicht die Kampfbereitschaft der Arbeiter. Unter dem Druck der sich weiter verschlechternden Lage desertierten immer mehr Soldaten von der Front, auch in den Fabriken brodelte es weiter und immer wieder brachen an verschiedenen Orten Streiks aus. Im November 1918 kommt es dann zu dieser berühmten Situation, dass der Krieg militärisch verloren ist und die deutsche Marineführung deswegen beschließt, noch ein letztes Gefecht mit der englischen Flotte zu suchen, um ihre Ehre zu verteidigen. Die Matrosen in Kiel, die Kriegsmatrosen in Kiel, verweigern jedoch den Gehorsam. Sie entmachten die Offiziere, sie hissen die roten Fahnen auf den Schiffen und nehmen das Feuer von den Kesseln. Weiter wählten sie Delegierte für einen Soldatenrat und von da an waren sie gezwungen, alles für die Ausdehnung der Bewegung zu tun, damit der Aufstand nicht von loyalen Truppen niedergeschlagen werden könnte. So verließen sie die Schiffe und besetzten den Hamburger Hafen, schickten Delegierte in Städte und andere fuhren in ihre Heimatstädte zurück. Daraufhin überstürzten sich die Ereignisse. In Hamburg wurden die Matrosen mit Begeisterung empfangen, Soldaten und Arbeiter solidarisierten sich mit ihnen und bildeten ebenfalls Räte. Obwohl diese Organisationsform bis dahin in Deutschland praktisch unbekannt war, breiteten sich die Räte innerhalb von nur 4 Tagen über den größten Teil Deutschlands aus. Am 8. November meldeten SPD-Vertrauensleute ihrer Parteizentrale, die revolutionäre Bewegung ist nicht mehr aufzuhalten. Wenn sich die SPD der Bewegung entgegenstellen wollte, würde sie einfach überrannt. Am selben Tag, also am 8. November, rief der Spartakusbund offen zur Revolution auf. Sein Flugblatt endete mit den Worten: Arbeiter und Soldaten, die nächsten Ziele eures Kampfes müssen sein: erstens, Befreiung aller zivilen und militärischen Gefangenen; zweitens, Aufhebung aller Einzelstaaten, Beseitigung aller Dynastien; drittens, Wahl von Arbeiter- und Soldatenräten, Wahl von Delegierten hierzu in allen Fabriken und Truppenteilen; viertens, sofortige Aufnahme der Beziehungen zu den übrigen deutschen Arbeiter- und Soldatenräten; fünftens, Übernahme der Regierung durch die Beauftragten der Arbeiter- und Soldatenräte; sechstens, sofortige Verbindung mit dem internationalen Proletariat, insbesondere mit der russischen Arbeiterrepublik. Hoch die Sozialistische Republik, es lebe die Internationale. Ja, in den Morgenstunden des darauffolgenden Tages, des 9. Novembers, begann dann tatsächlich sowas wie eine Revolution in Berlin. Hunderttausende Arbeiter legten die Arbeit nieder und strömten in riesigen Demonstrationszügen, an deren Spitze teilweise bewaffnete Arbeiter liefen, ins Zentrum der Stadt. Die Mehrheit der Soldaten schloss sich den Arbeitern an, verbrüderte sich mit ihnen. Am Mittag war Berlin in den Händen der Arbeiter, wichtige Punkte und zentrale Institutionen waren besetzt. Viele Kommunisten neigen heute dazu, nahezulegen, dass dies geplant geschehen wäre. Mir aber erscheinen die Darstellungen, zum Beispiel von Franz Jung, eher den Tatsachen zu entsprechen, dass alles recht chaotisch, unüberlegt und ohne erkennbare Planung vor sich lief. Aber wie dem auch sei, ein großer Demonstrationszug zog vor das Berliner Stadtschloss und dort proklamierte Karl Liebknecht die Freie Sozialistische Republik. Weiter rief er die Arbeiter und Soldaten dazu auf, nicht bei den Erreichten stehen zu bleiben, sondern die Macht wirklich zu übernehmen und den internationalen Zusammenschluss der Arbeiter zu suchen. Am Nachmittag des 9. November kamen einige tausend Delegierte im Zirkus Busch zusammen. Es wurde beschlossen, dass am kommenden Morgen in allen Fabriken und Truppenteilen Räte gewählt werden sollten und Delegierte zu einer Versammlung am 10. November nachmittags zusammenkommen sollten. Ebenfalls an diesem 9. November verkündete der Reichskanzler, dass der Kaiser abgedankt habe. Natürlich hatten die Herrschenden nicht vor, das Feld kampflos zu räumen. Soldaten hatten sie keine mehr, die sie gegen die Revolution einsetzen konnten. Was ihnen aber blieb, war die Sozialdemokratie. Während Liebknecht die Freie Sozialistische Republik ausgerufen hatte, hatte Philipp Scheidemann die Freie Deutsche Republik proklamiert. Die SPD sagte, dass, da es sich um eine Arbeiterbewegung handele, auch ihr die Führung zustehe. Und so tat sie sich mit der USPD zum Rat der Volksbeauftragten zusammen und gab für den nächsten Tag die Parole aus: kein Bruderkampf. Auf der Versammlung im Zirkus Busch redeten die Vertreter beider sozialdemokratischen Parteien in genau diesem Sinne. Einheit der Arbeiter sei das Wichtigste und diese habe unter ihrer Führung zu stehen. Im Übrigen sei die Revolution auch bereits gewonnen. Revolutionäre sprachen dagegen, fanden aber kaum Zustimmung unter den Delegierten. Nun konnte die SPD als das Ziel der Revolution das allgemeine und gleiche Wahlrecht ausgeben, was ein direkter Angriff auf die Räte war. Die Revolution, so die SPD, sei doch gewonnen, wenn Sozialdemokraten die Regierung stellen und außerdem habe der Kaiser abgedankt. Die Revolution wollte also nicht das System wechseln, sondern nur das Personal. Die SPD kam damit durch, weil am 10. November viele Arbeiter genau die SPD-Leute gewählt hatten, die sie einen Tag zuvor noch aus den Fabriken und Kasernen hinausgeprügelt hatten. Ebenfalls am 9. und 10. November fand die SPD aber auch mit der offenen Konterrevolution zusammen. Friedrich Ebert, der wie erwähnt SPD-Chef war, aber auch Vorsitzender im Rat der Volksbeauftragten war, telefonierte mit General Gröner, das war der starke Mann in der obersten Heeresleitung zu dem Zeitpunkt. Und beide stimmten darin überein, dass auch wenn sie Differenzen haben, die Revolution der gemeinsame Feind sei. Und in diesem Kontext ist, glaube ich, auch Eberts berühmtes Zitat gefallen: Ich hasse die Revolution wie die Sünde. Rosa Luxemburg jedenfalls analysierte diese Situation wie folgt. In allen früheren Revolutionen traten die Kämpfer mit offenen Visier in die Schranken. Klasse gegen Klasse, Programm gegen Programm, Schild gegen Schild. In der heutigen Revolution treten die Schutztruppen der alten Ordnung nicht unter eigenen Schilden und Wappen der herrschenden Klassen, sondern unter der Fahne einer sozialdemokratischen Partei in die Schranken. Es ist eine sozialistische Partei. Es ist das ureigenste Geschöpf der Arbeiterbewegung und des Klassenkampfes, das sich in das wuchtigste Instrument der bürgerlichen Gegenrevolution verwandelt hat. Ein weiterer Erfolg vom Rat der Volksbeauftragten von der SPD war, dass sie zu einem Reichsrätekongress aufgerufen haben, der am 16. Dezember in Berlin tagen sollte. Die SPD konnte dabei durchsetzen, dass auf 200.000 Arbeiter ein Delegierter kommen sollte, aber auch einer auf 100.000 Soldaten. Ebenfalls, dass nur Hand- und Kopfarbeiter zugelassen werden sollten, was hieß, dass die SPD-Führer an dem Kongress teilnehmen konnten, indem sie ihre alten gelernten Berufe nannten, Revolutionäre wie Liebknecht und Luxemburg aber nicht wahlberechtigt waren. Ebenfalls wurde eine Beteiligung russischer Delegierter abgelehnt. Auf diesem Kongress hat die SPD dann durchgesetzt, dass es der Reichsrätekongress halt zu den Wahlen für eine Nationalversammlung aufruft. Und somit war der Kongress halt genau die Entwaffnung der Revolution und nicht die der Konterrevolution. Gegen diesen Reichsrätekongress gibt es halt auch wieder riesige Demonstrationen, das einfach nochmal, damit man sich die Verhältnisse vor Augen führen kann, die als ganz anders als heute sind. Da sind dann halt alleine in Berlin 250.000 teils bewaffnete Arbeiter auf der Straße für die Arbeiter- und Soldatenräte und gegen die Nationalversammlung zu demonstrieren. Jetzt hat die Partei der Ordnung, also die SPD und die oberste Heeresleitung, also das Problem, dass sie sich nicht mehr wirklich auf das Heer, auf die Soldaten verlassen können. Und so beginnen sie bereits Ende November mit der Aufstellung von Freikorps, das heißt mit Soldaten, die bereit sind, gegen die Revolution zu kämpfen. Diese Soldateska wurde das erste Mal am 6. Dezember eingesetzt. Da besetzte sie die Redaktion der Roten Fahne und sollte führende Revolutionäre verhaften, die sie aber nicht antraf. Als Reaktion darauf traten am 7. Dezember mehrere Betriebe in den Streik. Dieses Mal demonstrieren 150.000 bewaffnete Arbeiter gegen diese Provokation. Also in Berlin 150.000 und auch in anderen Städten kommt es zur Soli-Aktion. Im Ruhrgebiet zum Beispiel nehmen Arbeiter und Soldaten einfach Industrielle als Geiseln. Und ob dieser gewaltigen Reaktion machen Militärs und SPD erstmal einen Rückzieher. Machen diese Provokationstechnik danach allerdings weiter, allerdings ein bisschen geschickter. Die nächste Provokation zum Beispiel erfolgt am 24. Dezember, das heißt an Weihnachten, das heißt an Tagen, wo man an den nächsten Tagen nicht streiken kann, weil Feiertag ist. Dieses Mal greifen Freikorps und regierungstreue Truppen die revolutionären Matrosen der Volksmarinedivision an. Es kommt zu harten Schießereien, wieder großer Empörung unter den Arbeitern. Und nach diesen Weihnachtskämpfen trat die USPD aus dem Rat der Volksbeauftragten aus, der halt dann nur noch von der SPD besetzt wurde. Über den Dezember 1918 hatte sich die Situation also immer weiter zugespitzt. Und keine Seite konnte deutliches Übergewicht erzwingen oder sich erarbeiten. So rüsteten auf der einen Seite Spartakusbund, Revolutionäre Obleute und die linke Fraktion der USPD auf der anderen Seite das Bürgertum, die Militärs, die SPD und die rechte USPD zum Bürgerkrieg auf. Beide Seiten hatten große Anhänger unter den Berliner Arbeitern und Soldaten, beide Seiten verfügten über Waffen. Am 4. Januar wurde der Ausbruch dieser Kämpfe geschickt provoziert. Die Regierung, die vorher 80.000 loyale Soldaten in Berlin zusammengezogen hatte, entließ den noch von den Räten ernannten Polizeipräsidenten Emil Eichhorn, der der USPD angehörte. Am Abend tagten darum die revolutionären Obleute, linke USPD und frisch gegründete KPD. Sie beschlossen, für den kommenden Tag zu Großdemonstrationen aufzurufen, denen dieses Mal 150.000 Arbeiter folgten. Einige der Demonstranten besetzten, ohne Planung, eventuell die Spitzel aufgestachelt, die Redaktion der SPD-Zeitung Vorwärts und anderer bürgerlicher Blätter. Selbst die KPD-Zentrale um Rosa Luxemburg sah die Bedingungen für einen Aufstand nicht gegeben, aber die Versammlung, also diese Versammlung von Obleuten und so weiter, kam am Abend wieder zusammen und erklärte sich unter dem Eindruck der Demonstration zum provisorischen Revolutionsausschuss. Sie rief für den kommenden Tag zum Generalstreik und zur Revolution auf. Tatsächlich demonstrierten daraufhin am 6. Januar eine 500.000 Arbeiter, zum Teil bewaffnet, in Berlin. In allen Stadtteilen kam es zu Demonstrationen, die Arbeiter der Großbetriebe verlangten Waffen und die KPD rief zur allgemeinen Bewaffnung der Arbeiter und zur Entwaffnung der Konterrevolution auf. An diesem Tag wäre ein Sturz der Regierung wohl relativ simpel möglich gewesen, doch unternahm dieser provisorische Revolutionsausschuss keinerlei Maßnahmen, um seine Forderungen auch umzusetzen. Er hatte nicht einmal für eine Kommunikation zwischen den Demonstranten und sich selbst gesorgt. In den Betrieben wurden so keine Kampftruppen aufgestellt, es wurden keine Versuche unternommen, die Regierung wirklich zu nehmen. Der Aktionsausschuss hatte keinen Plan und als Soldaten ihn aufforderten, das Kneipenhinterzimmer, in dem er tagte, zu verlassen, kam er dieser Forderung nach. Die Massen schrien sich heiser, nieder mit der Regierung und blieben stehen, wo sie standen. Zusätzlich nahm der Ausschuss auf Vermittlung der sich für neutral erklärenden USPD-Spitze Verhandlungen mit der Regierung auf. Was aber sollte es da zu verhandeln geben? Die SPD erkannte diese Schwäche und durch die Schwäche ihrer Gegner war nun die SPD ihrerseits zur Aktion gedrängt. Sie mobilisierte ihre Anhänger, allerhand Kleinbürger, stellte eine republikanische Schutztruppe auf und bewaffnete sie. Gustav Noske wurde zum Kommandanten dieser Streitmacht ernannt und sprach seine berühmten Worte: Einer muss der Bluthund werden, ich scheue diese Verantwortung nicht. Am 10. Januar hatte die Regierung ihre Mobilisierung abgeschlossen, am 11. wurde der Vorwärts gestürmt, die Besetzer misshandelt und nicht wenige erschossen. Es etablierte sich ein Muster des deutschen Bürgerkriegs, nachdem es üblich wurde, dass immer mehr Arbeiter nach den Kämpfen erschossen wurden als während der Kämpfe. In der Nacht auf den 12. Januar begann der Sturm auf das ebenfalls besetzte Polizeipräsidium, nach dessen Fall auch hier wieder Misshandlungen und Erschießungen. Die Besetzer hatten jeweils ihren Rückzug angeboten, die Regierung aber wollte den Kampf, was durchaus der Logik der Sache entsprach. In den folgenden Tagen wurden die Arbeiterviertel systematisch gesäubert, auch hier wieder Erschießungen, bis die Ordnung in Berlin herrschte. Der preußische Minister Eugen Ernst erklärte einer italienischen Zeitung: Ein Erfolg der Spartakusleute war von vornherein ausgeschlossen, da wir sie durch unsere Vorbereitung zum frühen Zuschlagen genötigt haben. Wenn man Richard Müller, einem Anführer der revolutionären Obleute, folgt, war mit dieser Niederlage die deutsche Revolution verloren. Nachdem sie der Revolution in Berlin eine Niederlage bereitet hatte, versuchte die Konterrevolution nun die Soldatenräte aufzulösen. Sie wollte eine Bürgerkriegsarmee haben und strebte die systematische Entwaffnung der Arbeiter an. Doch die Kampfbereitschaft der Arbeiter flammte immer noch an vielen Orten auf. In den folgenden Monaten kam es in einer ganzen Reihe von Städten zu zerstreuten und isolierten Kämpfen. In nahezu jeder größeren Stadt kam es zu Zusammenstößen, die isoliert blieben und auch darum mit einer Niederlage der Revolution endeten. Das heißt, im Januar haben wir auch in Bremen die gleichen Kämpfe, im Februar, März in Mitteldeutschland, im März dann wieder in Berlin und im April die Niederschlagung der Bayerischen Räterepublik. Auf die würde ich jetzt allerdings nicht näher eingehen. Das ist im Prinzip das gleiche Muster und so Geschichte zu hören ist ja meistens nicht so spannend. Silvester 1918-19 gründete der Spartakusbund, die Internationalen Kommunisten Deutschlands und die Gruppe Arbeiterpolitik zusammen mit radikalen jungen Arbeitern in Berlin die Kommunistische Partei Deutschlands, Spartakusbund. Der Spartakusbund war die größte und bekannteste der Gruppen. Wahrscheinlich auch hier halbwegs bekannt, gegründet von SPD-Linken, die aus Opposition zur Kriegsunterstützung der SPD die SPD verlassen hatten. Name-Dropping wäre dann Luxemburg, Liebknecht, Franz Mehring und solche Leute. Die Internationalen Kommunisten Deutschlands waren eine sehr kleine, mehr so eine intellektuelle Splittergruppe, die in Sachsen besonders stark war, hauptsächlich in Dresden. Da waren Leute wie Otto Mühle bei. Die Gruppe Arbeiterpolitik war so eine linksradikale Kleingruppe aus Bremen. Und diese jungen militanten Arbeiter muss man sich so vorstellen, das sind Leute, die so um 1900 geboren wurden, vielleicht ein bisschen eher. Und das hat zur Folge, dass die vor dem Krieg nicht in der SPD organisiert waren, weil die noch zu jung waren, aber häufig in der Arbeiterjugend waren. Wie das so häufig ist, ist die Partei ein bisschen träger und sind die jungen Leute etwas radikaler. Das heißt, die waren damals schon radikaler als die SPD. Die sind dann aber nie in diese Partei- und Gewerkschaftsmühle hineingeraten, sondern wurden durch den Krieg weiter radikalisiert. Die haben da harte Arbeitstage, das heißt auch ein 16-Jähriger kann da durchaus mal, oder was arbeitet da 11 oder 12 Stunden an einem Tag, wozu dann auch durchaus nochmal 1-2 Stunden Hin- und Rückweg kommen können. Und die haben ihre ersten Erfahrungen aus dem Widerstand gegen den Krieg. So, und die kommen dann halt quasi zusammen in Berlin und gründen diese KPD. Und auf diesem Gründungsparteitag gibt es drei große Streitfragen. Die erste ist, wie zentralistisch bzw. wie föderalistisch soll die neue Partei aufgebaut werden? Die zweite ist, wie soll man sich zu den ausgerufenen Nationalwahlen positionieren? Und die dritte ist, welche Stellung soll man zu den existierenden Gewerkschaften einnehmen? In der ersten Frage war die antizentralistische Strömung auf dem Parteitag in einer riesigen Mehrheit. Ich zitiere aus einem Bericht der Roten Fahnen über den Kongress. Die einzelnen Orte müssen für die Gestaltung ihrer Organisation völlige Freiheit haben. Es darf von oben nach unten nicht uniformiert werden. Die einzelnen Organisationen müssen völlige Autonomie haben. Gleiches sollte auch für die Parteipresse gelten, die nicht zentral erscheinen sollte, sondern in der Eigenverantwortung der Ortsgruppen. Weniger einheitlich war die Frage, wie man sich zu den Nationalwahlen verhalten soll. Eine Fraktion, die hauptsächlich aus der Führung des Spartakusbundes und damit aus alten SPD-Mitgliedern bestand, argumentierte folgendermaßen. Das Ziel sei natürlich ein Rätesystem und der Hauptkampf werde auf den Straßen und in den Betrieben gekämpft. Aber die KPD solle sich trotzdem an den Wahlen beteiligen, um sowohl den Wahlkampf als auch später das Parlament als Tribüne für ihre eigene Agitation ausnutzen zu können. Auch Rosa Luxemburg forderte, die Kommunisten sollten das bürgerliche Parlament von außen, aber auch von innen bekämpfen, da man sonst Gefahr laufe, aus dem politischen Leben zu verschwinden, weil die proletarischen Massen noch nicht bereit seien für die Revolution. Dieser Sicht schloss sich die Mehrheit des Kongresses nicht an. Die Antiparlamentarier begründeten ihre Position damit, dass es die klassenbewussten Arbeiter nur verwirren könne, wenn die Kommunisten nun doch wieder an den bürgerlichen Wahlen teilnehmen, die doch lediglich die Herrschaft der Bourgeoisie aufrechterhalten können. Otto Rühle zum Beispiel sagte, ein Beschluss für die Wahlbeteiligung wäre nicht nur blamabel, sondern selbstmörderisch. Wir würden nur helfen, die Revolution wieder von der Straße in die Parlamentsstuben zu verlegen. Für uns kann es nur eine Aufgabe geben, Stärkung der Arbeiter- und Soldatenräte. In der Frage, wie man sich zu den Gewerkschaften stellt, zeigte sich im Prinzip wieder dieselbe Spaltung. Die Führung des Spartakusbundes stimmte mit den Gewerkschaftsgegnern darin überein, dass die Gewerkschaften reformistisch und konterrevolutionär sind, dass sie auch nicht revolutioniert werden können. Aber es plädierte dafür, in den Gewerkschaften zu arbeiten, um den Kontakt zu den Massen nicht zu verlieren. Die Mehrheit des Kongresses allerdings sprach sich für die Notwendigkeit des Austritts aus den Gewerkschaften aus, mit Argumenten wie folgenden: Für uns kann es nur eine Parole geben, heraus aus den Gewerkschaften. Was aber dann? Wir haben unsere einheitliche Organisation und die Grundlage dafür bilden die Gruppen unserer Genossen in den Betrieben. Es sollten neue, revolutionäre wirtschaftliche Kampforganisationen gegründet werden, auf die ich später eingehen werde. Anders als bei der Wahl und bei der Zentralismusfrage kam es allerdings zu keiner Abstimmung, sondern es wurde eine Sonderkommission gebildet und die Entscheidung sollte verschoben werden. Damit wurde Silvester 1918-1919 das Programm aufgestellt, mit dem die KPD zum Sammelbecken für extremistische Arbeiter werden konnte. Es waren aber auch schon genau die Knackpunkte vorhanden, an denen sich die KPD ein halbes Jahr später oder ein bisschen mehr, 10 Monate später, im Oktober 1919 spalten sollte. Und dann gehen wir auch direkt weiter in den Oktober 1919 zur sogenannten Heidelberger Konferenz. Die ungeklärte Gewerkschaftsfrage und die Uneinigkeit über die Stellung zur Wahl im Parlament führte in den kommenden Monaten in allen KPD-Verbänden zu heftigen Diskussionen. Generell wurde der Parteizentrale, die nach der Ermordung von Luxemburg und Liebknecht jetzt von Paul Levy geführt wurde, wurde dieser Zentrale vorgeworfen, dass sie, Zitat, statt eine treibende Kraft des Drängens breiter Massen zum Handeln zu sein und damit Klarheit und Konzentration in diese aktiv revolutionären Tendenzen zu bringen, selbst nur ein Moment der Zerfahrenheit und Unentschlossenheit darstelle. Schuld daran sei, dass die sich ergebenden Kämpfe vereinzelt und verzettelt abliefen. Und wir erinnern uns, in genau diesem halben Jahr, also erstes Halbjahr 1919, sind ja genau diese isolierten Aufstände, die überall in Deutschland ausbrechen, sich aber nirgendwo koordinieren und dann von den gleichen Freikorps überall niedergeschlagen werden. Zitat weiter: Getreu der einmal eingeschlagenen Taktik der Abkehr von revolutionärer Angriffspolitik hieß es in der Presse der Opposition und den Beschwerden nach Moskau, wolle sich die Parteileitung auf jene Gebiete beschränken, in denen die bürgerliche Gesellschaft der Arbeiterschaft ein Wirken erlaube, auf politischem Gebiet in den Parlamenten und auf wirtschaftlichem in den Gewerkschaften. Die Opposition hielt ihrerseits parlamentarische und gewerkschaftliche Betätigung für unvereinbar mit revolutionärem Handeln. Die KPD spaltete sich also an der Frage, wie die Massen für die Revolution zu gewinnen seien und wie diese zu organisieren sei. Exemplarisch kann man diese Diskussion, diese parteiinterne Diskussion und diese die Partei sprengende Diskussion an einer Debatte nachvollziehen, die sich auf dieser Konferenz Karl Radek und Anton Pannekoek lieferten. Karl Radek war quasi der Deutschlandbeauftragte der Bolschewiki. Der hatte bei den Bolschewiki die russische Revolution mitgemacht und war jetzt sowas wie der, na, sagen wir mal, Botschafter von Lenin in Deutschland. Der führte auf der Heidelberger Konferenz aus, dass die deutsche Revolution vermutlich nicht bald kommen werde und darum der Aufbau der KPD und der Ausbau zur Massenpartei forciert werden müsste. Dabei darf man nicht vergessen, die KPD war ja die kleinste der drei Arbeiterparteien. Das Parlament sei als bürgerliche Herrschaft natürlich prinzipiell abzulehnen und in einer revolutionären Situation dürfe man nicht auf Parlamentarismus setzen, aber man solle die Ausnutzung des Parlaments auch nicht prinzipiell ablehnen, denn es böte als Tribüne gute Propagandamöglichkeiten und sei auch bei Parteiverboten und Ähnlichem nützlich. Auch sollten die Kommunisten nicht aus den Gewerkschaften austreten, diese seien zwar reformistisch, aber weil in ihnen die Massen seien, solle man dort seine Propaganda betreiben. Radek argumentierte also genau so wie die Spartakuszentrale auf dem Gründungskongress und empfahl den deutschen Kommunisten die Taktik der Bolschewiki. Dagegen also Anton Pannekoek, Pannekoek ist ein 1873 geborener holländischer Marxist, auch Astronom, Mitbegründer der sozialdemokratischen holländischen Arbeiterpartei. Das war die erste linksradikale Partei in Westeuropa. Und der war zur Zeit der Revolution in Deutschland unterwegs und da einer der führenden Köpfe der Linkskommunisten. Und der argumentierte gegen Radek, dass im Winter 1920 sehr wohl eine revolutionäre Situation zu erwarten sei. Und darum mache es auch keinen Sinn, in den Gewerkschaften zu agitieren, sondern man müsse neue wirtschaftliche Kampforganisationen aufbauen. Die Betriebsorganisationen und ihre Union, zu denen ich gleich kommen werde. Auch solle man die KPD nicht mit dem linken Flügel der USPD zusammen konsolidieren. Dies berge vielmehr die Gefahr, dass die Partei ihre revolutionäre Schlagkraft verliere, weil unter den linken USP-Leuten zu viele Nicht-Revolutionäre und noch Nicht-Revolutionäre seien. Eine Massenpartei sei für eine Revolution auch gar nicht notwendig, da nach der Revolution keine Partei herrschen solle, sondern die Klasse selbst. Es sei ein Fehler der russischen, der bolschewistischen Revolutionstheorie, dass sie die Diktatur der Partei für die Diktatur des Proletariats nehme. Möge dies auch für das rückständige Russland der richtige Weg gewesen sein, in Nordamerika und Westeuropa sei dies ein neuer Blanquismus und eine Unmöglichkeit. Die proletarische Revolution könne hier nur aus der Spontanität, aus dem Willen der Arbeitermassen selbst kommen, wobei das Problem der tief verwurzelte Einfluss der bürgerlichen Kultur und Denkweise im Proletariat sei. Den Proletariern aber könne ihr Verharren in bürgerlichen Denkformen massenhaft nur im Kampf bewusst werden, nur durch eigene Aktivitäten könnten sie es durchbrechen. Darum wendet Pannekoek sich strikt gegen jeglichen Parlamentarismus, denn dieser bestärke notwendig den Glauben an Führer und Spezialisten, womit das Proletariat in nicht revolutionären Bahnen gehalten werde, der Parlamentarismus also notwendig konterrevolutionär wirke. Soweit zu den Argumenten, die dann allerdings keine große Rolle mehr spielten, denn auf dieser Heidelberger Konferenz hatte sich die Zentrale mit ein paar bürokratischen Schlichen eine Stimmenmehrheit organisiert, also auch hier den Bolschewiki ganz ähnlich. Und so konnten sie auf demokratischen Wege die prinzipiellen Gegner von Parlament und Gewerkschaften ausschließen, wobei diese freilich die Mehrheit der KPD-Mitglieder waren. Von nun an war die KPD in der Lage, ihre parlamentarische und gewerkschaftliche Arbeit durchzuführen, deren Ergebnisse freilich hauptsächlich jämmerlich waren. Auch konnten, weil der linke Flügel aus der KPD ausgeschlossen wurde, der rechte sich nun mit einem Teil der USPD vereinigen und so die Mitgliedszahl vervierfachen, allerdings nur für 3 Jahre, bis die KPD im Oktoberabenteuer die meisten ihrer Mitglieder wieder verlor. Der Preis, den die KPD zahlte, war der Verlust der aktivsten und kämpferischsten Mitglieder sowie ihrer Unterwerfung unter Moskau. Dieser Spaltung in einen, sagen wir mal, leninistisch-bolschewistischen und einen links- oder rätekommunistischen Flügel würde ich jetzt auch die Geschichte der KPD nicht mehr weiterverfolgen, sondern würde vorschlagen, dass wir uns den revolutionären Flügel angucken. Und das heißt die Kommunistische Arbeiterpartei, KAPD, die Allgemeine Arbeiterunion, AAU, und die Allgemeine Arbeiterunion Einheitsorganisation, AUE. Davor müssen wir uns aber noch was anderes angucken, um zu verstehen, in welchem Klima diese Gruppen sich jetzt gründen werden. Und das, was wir uns dafür angucken müssen, ist der Kapp-Putsch und die Rote Ruhr. Kapp-Putsch ist ja wahrscheinlich hier kein großes Geheimnis. Das war ein Putsch von rechtsextremen Militärs, hauptsächlich von Militärs, der nicht unerwartet kam, sondern den mehr oder weniger die Spatzen vom Dach gepfiffen haben. Doch die SPD-geführte Regierung unternahm nichts gegen diesen Putsch. Am 13. März 1920 marschierte das berüchtigte Freikorps Marinebrigade Erhard unter dem Kommando von General Lüttwitz in Berlin ein und stellte das Regierungsviertel und erklärte die Regierung für abgesetzt. Die Leitung der Reichswehr weigerte sich, gegen die Putschisten zu kämpfen. Das berühmte Zitat: Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr. Die Regierung floh zunächst nach Dresden, dann weiter nach Stuttgart. Zuvor rief sie allerdings noch zum Generalstreik gegen den Putsch auf. Kapp erklärte die Nationalversammlung für aufgelöst, kündigte Neuwahlen an, sowie natürlich ein großes, starkes nationales Deutschland und drohte streikenden Arbeitern mit der Todesstrafe. Die Empörung unter den Arbeitern war riesig. Überall flammte sofort heftiger Widerstand auf. Vielen ging es dabei nicht darum, die abgesetzte bzw. für abgesetzt erklärte Scheidemann-Regierung zu verteidigen, die vorher selbst so blutig unter den Arbeitern gewütet hatte, sondern darum, einen rechten Putsch auch für die Zukunft zu verunmöglichen. Es gab keine Großstadt in Deutschland, in der es zu keinen Demonstrationen kam, kein Industriezentrum, in dem die Arbeiter nicht in den Generalstreik traten und versuchten, Polizeistationen zu stürmen, um sich zu bewaffnen. In praktisch jeder Fabrik kam es zu Vollversammlungen, über den Widerstand zu entscheiden. In den meisten Großstädten fingen putschistische Truppen an, auf demonstrierende Arbeiter zu schießen. Dutzende wurden am 13. und 14. März ermordet. In den Industriezentren wurden Aktionsausschüsse für Bezugsräte und Arbeiterräte gebildet. Die Arbeitermassen strömten auf die Straßen. Seit dem November 1918 war die Mobilisierung unter den Arbeitern nicht mehr so stark gewesen. Am 13. März, also dem Tag des Einmarschs in Berlin oder dem Tag des Einmarschs der Freikorps in Berlin, reagierte die KPD-Zentrale mit Abwarten auf den Putsch. Das kann man vielleicht ein wenig nachvollziehen, denn es gab wirklich wenig Gründe für die KPD, eine SPD-Regierung zu verteidigen. Aber die KPD hatte die Reaktion der Arbeiter völlig falsch eingeschätzt. Die Arbeiter wollten kämpfen und innerhalb weniger Tage reihten sich mehr Arbeiter in den Abwehrkampf ein, als seit dem Beginn der revolutionären Chose überhaupt in Deutschland gekämpft hatten. Nahezu überall hieß die Parole Bewaffnung der Arbeiter, nieder mit den Putschisten. Und während 1919 überall in Deutschland vereinzelt und zerstreut gekämpft wurde, hatte der Putsch die Arbeiter nun in ganz Deutschland zeitgleich mobilisiert. Dennoch kam es, abgesehen vom Ruhrgebiet, kaum zur Kontaktaufnahme der Arbeiter verschiedener Städte untereinander. Das heißt, auch hier blieb die Sache wieder ohne Koordination. Die machtvollste Antwort kam, wie schon angedeutet, aus dem Ruhrgebiet. Während in anderen Orten die Bewegung nach dem Rücktrittskaps, der bereits am 17. März erfolgte, sofort stark abflaute, war im Ruhrgebiet auch mit dem Scheitern des Putsches die Bewegung nicht mehr zu stoppen. Viele Arbeiter waren überzeugt, jetzt müsse man weitergehen. So wurden im Ruhrgebiet Forderungen erhoben, die über eine Abwehr des Putsches hinausgingen und die der Bewegung eine größere Dimension verliehen. Das Ruhrgebiet, damals die größte Konzentration der Industrie und damit auch der Arbeiterklasse, war eine zentrale Zielscheibe der Putschisten gewesen. Von Münster aus, das ist so nördlich vom Ruhrgebiet, hatten sie das Ruhrgebiet einkesseln wollen. Doch die Arbeiter bündelten ihre Kräfte in mehreren Städten, bildeten eine zentrale Streikleitung und überall koordinierten Aktionsausschüsse die Gegenwehr. Systematisch wurden bewaffnete Arbeiterwehren aufgestellt. 80.000 bis 120.000 Kämpfer soll die Rote Ruhrarmee umfasst haben. Damit war das übrigens die größte militärische Operation der Arbeiterklasse, abgesehen vom russischen und spanischen Bürgerkrieg, und die größte Bürgerkriegsarmee in Deutschland seit den Bauernkriegen. Und dabei ist bemerkenswert, dass diese Rote Ruhrarmee auf keinerlei Parteiinitiative zurückging, auch von keiner gelenkt wurde, obwohl natürlich aus allen Arbeiterparteien Leute dabei waren, wie natürlich auch Anarchisten und unpolitische Arbeiter dabei waren. Obwohl der Widerstand der Arbeiter auf militärischer Ebene nicht zentral geleitet wurde, gelang es den bewaffneten Proleten, den Vormarsch der Freikorps zu stoppen. Ja, aus einer nach der anderen Stadt konnten sie sie in erstaunlich erfolgreichen Gefechten sogar verjagen. Am 21. März hatte die Rote Ruhrarmee mehr oder weniger das gesamte Ruhrgebiet in ihrer Hand. Erfolge also, die die Arbeiter in den anderthalb Jahren vorher nie erzielen konnten. Am 24. März schlossen zwei sozialdemokratische Reichsminister mit Vertretern der SPD, USPD und Ruhrgebiets-KPD das sogenannte Bielefelder Abkommen. Die Kämpfe sollten enden, die Arbeiter entwaffnet werden, dafür würde ihnen Straffreiheit gewährt werden. Die meisten Aufständischen erkannten dieses Abkommen nicht an und wiesen auch ein Ultimatum der Reichsregierung zurück. Jedoch zerstritt sich die Rote Ruhrarmee nun untereinander. Es gab teilweise bis zu 3 rivalisierende Befehlszentralen und so gelang es den Weißen, das Ruhrgebiet bis zum 6. April zurückzuerobern und natürlich jetzt auch wieder blutige Rache zu nehmen. Diesmal wurden mehrere tausend Arbeiter erschossen. Denn jetzt im April wird die Kommunistische Arbeiterpartei gegründet und das ist halt genau unter solchen Eindrücken, von solchen Massenmobilisierungen. Ich habe noch mal ein anderes Zitat, das ist jetzt aus einem Buch von Karl Schröder, die Geschichte von Jan Beek, rausgesucht. Also es ist ein zeitgenössisches Buch, nicht ganz aus der Zeit, ist eigentlich auch die Situation erst ein paar Monate später. Aber das gibt, finde ich, nochmal die internationale Situation, wie die Linksradikalen, die zu der Zeit gesehen haben, ganz gut wieder. Spricht nicht alles für die Wahrheit ihrer Worte. 1917 ist Russland zusammengebrochen. 1917 hat die Revolution auf den Gräbern blutiger, zaristischer Vergangenheit ihr Haupt erhoben. Siegreich ist sie von Etappe zu Etappe geschritten. Wunder an Tapferkeit hat sie vollbracht, Wunder agitatorischer Kraft. Wunderbar ist es zu fühlen, wie Menschen zu sterben wissen, wenn die Freiheit ihre goldenen Fackeln schwingt. Hält Russland, das zusammengebrochene, hungernde, frierende, sterbende Russland, hält Russland nicht allen Feinden stand? Vorwärts marschiert es, vorwärts, immer vorwärts. Ehern dröhnen die Schritte seiner Arbeiterbataillone. Polen greift an, schon bricht Polen zusammen. Die Rote Armee steht vor Warschau. Vor Ostpreußen schwärmen die roten Truppen. Wie lange noch wollt ihr zögern? Die Welt ist erschüttert in ihren Grundfesten. Triumph geschrien haben die Großmächte, als Österreich-Ungarn, als das mächtige kaiserliche Deutschland zusammenbrach. Bald genug wird ihnen die Lust des Triumphes vergehen. Die Arbeiterschaft hat sich besonnen auf ihre Pflichten. Eine Welle riesiger Streiks überflutet Europa, verschont nicht das reiche Amerika. 300.000 Baumwollarbeiter Großbritanniens haben die Arbeit niedergelegt. Schon im Frühjahr standen allein in Yorkshire 150.000 Bergarbeiter im Streik. Englische Arbeiter werden die Preisfechter der europäischen Revolution werden. Karl Marx schon hat das gesagt. Wer will daran zweifeln? Die Welle der Streiks hat Frankreich gepackt. Italien windet sich in Zuckung. Landarbeiter beginnen dort das Land zu nehmen, praktisch es zu sozialisieren. In Australien und Kanada, in Amerika und selbst im fernen Japan beginnen die Fluten zu steigen. Der Weg ist frei für den großen Kampf. Zupacken muss man. Die Revolution steht auf der Tagesordnung der Weltgeschichte. Schon flattern in Ungarn ihre Fahnen auf alten Zwingbuden. Niemand kann sie besiegen und wenn sie 10-mal im Blut erstickt werden soll. Immer wieder steigt sie rasselnd in die Höhe. Ich war, ich bin, ich werde sein. Das ist natürlich etwas pathetisch, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, um sich das klar zu machen. Man hat es halt nicht einfach mit 100 Leuten in irgendeiner Universitätsstadt zu tun, sondern mit einer großen weltweiten Bewegung, die in jedem Land Hunderttausende erfasst. Gut, unter diesen Eindrücken nun sammeln sich die aus der KPD ausgeschlossenen Arbeiter, um die Kommunistische Arbeiterpartei, die KPD, zu gründen. Das Verhalten der KPD-Zentrale wegen des Kaputsches hatte den entscheidenden Anstoß gegeben. Und ich zitiere mal aus der Kommunistischen Arbeiterzeitung. Die auf dem Gründungsparteitag gehaltenen Referate waren durchweg hochgestimmt. Das Bewusstsein herrschte vor, etwas völlig Neues zu schaffen, was bisher noch nirgendwo Tatsache geworden war. Die proletarische Partei, die das Führertum alten Stils endgültig verabschiedet und selbst und eigenmächtig ihre Geschicke bestimmt. Die KPD verstand sich als keine Partei im überlieferten Sinne, denn ihr Hauptziel sei die Befreiung von jeglichem Führertum. Dies sei die Voraussetzung für den raschen Fortgang der proletarischen Revolution in Deutschland. Die objektiven Bedingungen für die Revolution seien reif, ihr Ausbrechen könne nur noch durch subjektive Faktoren verhindert werden. Zitat: Das Problem der deutschen Revolution ist das Problem der Selbstbewusstseinsentwicklung des deutschen Proletariats. Denn dessen Psyche zeigt allzu deutlich die Spuren der jahrhundertelangen militaristischen Versklavung sowie die Merkmale eines mangelnden Selbstbewusstseins als Folge von Sozialdemokratie und Gewerkschaftsbürokratie. Diese jetzt gegründete KPD war bei ihrer Gründung keine kleine Splittergruppe, sondern größer als die KPD. In Berlin zum Beispiel blieben von 8.000 organisierten Kommunisten nur 500 in der KPD, in Essen nur 43 von 2.000. Die Delegierten auf dem ersten ordentlichen Parteitag gaben an, 38.000 Genossen zu vertreten und in ihrer Hochzeit sollen es 80.000 Parteimitglieder gewesen sein. Damit war die KPD eine Kraft, mit der in den folgenden Massenbewegungen gerechnet werden musste. Gefürchtet waren ihre Praxis der direkten Aktion ebenso wie ihre vernichtende theoretische Kritik an Parteien und Gewerkschaften. Selbst ein mehr oder weniger liberaler bürgerlicher Historiker urteilt, dass ihre Presse und Publikation das Beste enthalten haben oder das Beste an marxistischer Literatur enthalten haben, was zu der Zeit geschrieben wurde. Bei der Gründung der KPD gingen die linken Kommunisten davon aus, also ganz selbstverständlich davon aus, dass die Bolschewiki hinter ihrer Fraktion stehen würden. So erklärte der Gründungsparteitag einfach seinen Anschluss an die Dritte Internationale, denn in dieser sammelte sich das revolutionäre Weltproletariat und zu diesem gehöre man zweifelsohne. Die antiautoritären Kommunisten waren vom Kampf der Bolschewiki gegen Zarismus und Krieg so begeistert. Na, jedenfalls haben die halt die Oktoberrevolution als die erste Wegmarke der Weltrevolution wahrgenommen, was zu so einer Begeisterung über die Bolschewiki und Lenin führt, dass Hermann Goerter, ein sehr kluger Kopf der antiautoritären Kommunisten, 1918 in einem Artikel schreibt: Ist das russische Proletariat Vorhut des Weltproletariats, Lenin ist der Vorkämpfer der Vorhut. Die Kraft seines Geistes und seiner Seele kommt der von Marx gleich. Übertrifft Marx ihn an theoretischem Wissen und in dialektischer Schärfe, so überragt doch er Marx durch seine Taten. Ja, die Bolschewiki aber standen bekannterweise nicht hinter der KPD, sondern hinter der KPD. Und Lenin machte diese Kritik in seiner im April, Mai 1920 geschriebenen Broschüre Der linke Radikalismus, die Kinderkrankheit des Kommunismus, öffentlich. Lenin forderte in dieser Kinderkrankheitsschrift, dass die Taktik und Organisation der Bolschewiki allgemeinverbindlich für alle kommunistischen Parteien der Welt zu sein haben, denn mit historischer Unvermeidlichkeit würden sich im internationalen Maßstab die Grundzüge der bolschewistischen Revolution wiederholen. Für die kommunistische Parteien bedeutet das unbedingte Zentralisation und strengste Disziplin des Proletariats. Ohne eiserne Disziplin sei kein Sieg des Proletariats möglich und darum sei auch innerhalb der politischen Partei des Proletariats strengste Zentralisation und Disziplin notwendig. Auch wendet sich Lenin gegen die praktische Gewerkschaftskritik. Man müsse unbedingt dort arbeiten, wo die Massen sind, das heißt in den Gewerkschaften, denn sonst könnten die Kommunisten nicht die Sympathien, Zuneigung und Unterstützung der Massen erwerben. Dass die antiautoritären Kommunisten aber nicht nur Sympathien, Zustimmung und Unterstützung der Massen wollten, sondern den Massen dabei helfen wollten, sich selbst zu revolutionieren, das übersah Lenin oder er konnte es sich schlicht nicht vorstellen. Schließlich ist Lenin auch dafür, dass die Kommunisten sich in die Parlamente wählen lassen, um diese ausnutzen zu können. Deshalb rief er den Antiautoritären zu: Solange ihr nicht stark genug seid, das bürgerliche Parlament und alle sonstigen reaktionären Institutionen auseinanderzujagen, seid ihr verpflichtet, gerade innerhalb dieser Institutionen zu arbeiten, weil sich dort noch Arbeiter befinden. Die KPD beziehungsweise die KPD-Linke hatte diese Missbilligung durch Moskau lange Zeit recht beharrlich ignoriert. Und deswegen waren die Reaktionen, oder unter anderem deswegen waren die Reaktionen auf die Kinderkrankheitsschrift doch ziemlich heftig. Es wurden viele Erwiderungen geschrieben. Ich möchte hier eine von Franz Pfemfert erwähnen. Franz Pfemfert, der Herausgeber der Aktion, eine erst expressionistische, dann immer linksradikalere Zeitschrift, Mitbegründer der KPD und später in der AOE sehr wichtig. Und wenn man dessen Artikel liest, dann merkt man halt das regelrechte Entsetzen über, Zitat, Lenins unverzeihliche Schmähschrift. Lenin hatte geschrieben, die Kommunisten müssten schärfste, schonungslose, unversöhnliche Kritik nicht an parlamentarischer Tätigkeit üben, sondern an den Führern, die Parlamentswahlen und Tätigkeit nicht auszunutzen, zu verstehen würden. Worauf Pfemfert erwidert, das schreibt Lenin. Lenin will plötzlich die Ausnutzung der Demokratie, die er selbst doch als Renegattenforderung abgetan hat. Nun aber wolle Lenin militärische Parteiherrschaft in allen Ländern, und dagegen argumentiert Pfemfert mit einem Kalibknecht, Zitat. Die Erziehung der Massen und jedes Einzelnen zur geistigen und moralischen Selbstständigkeit, zur Autoritätsungläubigkeit, zur entschlossenen Eigeninitiative, zur freien Aktionsbereitschaft und Aktionsfähigkeit bildet die einzige sichere Grundlage für die Entwicklung einer ihren historischen Aufgaben gewachsenen Arbeiterbewegung überhaupt, so die wesentliche Voraussetzung für die Austilgung der bürokratischen Gefahren. Jede Organisationsform, die die Schulung im internationalen revolutionären Geist und die selbstständige Aktionsfähigkeit und Initiative der revolutionären Massen hemmt, ist zu verwerfen. Keine Verbindung, in der der freien Initiative Fesseln angelegt werden. Diese Initiative in den Massen ist zu fördern, gerade in Deutschland, dem Land des passiven Massenkadavergehorsams, die dringendste Erziehungsaufgabe, die gelöst werden muss, selbst auf die Gefahr hin, dass vorübergehend alle Disziplinen und alle stramme Organisationen zum Teufel gehen. Dem Individuellen ist ein weit größerer Spielraum zu geben, als es in Deutschland bisher Tradition hat. Wenn die Bolschewiki das anders sehen würden, sollten sie das in Russland tun. Das wäre ihre lokale Angelegenheit. Welche Taktik allerdings die Kommunisten in Deutschland wählen, wäre ihre Angelegenheit. Und in Deutschland sei eine Parteidiktatur unmöglich. Im Westen könne nur die Klassendiktatur, die Diktatur der revolutionären Arbeiterräte siegen. Und vor allen Dingen seien sie alleine in der Lage, den Sieg zu verteidigen. Es sei demnach keine zentralistische Partei nötig, sondern nur eine Parole, um alle Arbeiter zusammenzufassen. Und diese habe man. Alle Macht den Räten. Dazu brauche man noch einen Sammelplatz, auf dem sich alle klassenbewussten Arbeiter vereinigen können, ohne durch Parteibonzen dabei gestört zu werden. Und auch den gäbe es bereits. Das mache man einfach in den Fabriken selbst. Wenn Lenin dies nicht einsehe, sondern die linken Kommunisten Dummköpfe nennt, kompromittiere er nicht die Linken, sondern sich selbst. In diesem Fall, Genosse Lenin, sind wir die Leninisten. Wir müssen jetzt chronologisch gesehen noch mal kurz zurückspringen. Denn nun soll es um die Allgemeine Arbeiterunion gehen. Und die wurde bereits vor der KHPD gegründet. Diese AAU, die wurde nämlich Ende 1918, Anfang 1919 bereits gegründet, als klar wurde, dass die Kämpfe, die gerade geführt werden, nicht in den Gewerkschaften geführt werden können. Darauf reagierten die extremistischen Arbeiter damit, dass ihre Kräfte in den Betrieben sammelten, um der revolutionären Bewegung neue Impulse zu geben. So entstanden im Frühsommer 1919 in allen Industriezentren Deutschlands sogenannte Betriebsorganisationen oder abgekürzt die BOen. Diese BOen waren anfangs nur lose untereinander verbunden und agitierten in ihrer jeweiligen Fabrik für die Arbeiterräte. Anfang 1920 haben die sich dann zusammengeschlossen und die Allgemeine Arbeiterunion, AAU, gegründet. Im April 1920 gab diese AAU an, um die 80.000 Arbeiter zu vertreten, und Ende 1920 sollen es bereits 300.000 gewesen sein. In dieser AAU entstanden relativ schnell unterschiedliche Richtungen, die das Ganze auch relativ schnell wieder sprengen werden, die sich allerdings in folgenden drei Punkten einig waren. Erstens müsse die AAU alle Anstrengungen darauf richten, sich zu vergrößern. Zweitens müsse sie ihre organisatorische Struktur so gestalten, dass die Bildung neuer Führerklicken und einer Bürokratie verhindert werden. Und schließlich würde die AAU, wenn sie einmal die Mehrheit des Proletariats umfasst, die Diktatur des Proletariats organisieren müssen. Das wäre dann so eine Art schleichender Übergang. Ein unüberwindlicher Gegensatz in der AAU bestand aber in der Frage, ob neben ihr noch eine politische Partei vonnöten sei. Zu Anfang hatte die AAU lose Kontakte zur KPD. KPD hatte sich ja noch nicht gegründet. Und in der Praxis spielte dieser theoretische Gegensatz kaum eine Rolle. Das änderte sich allerdings mit der Gründung der KPD, denn die AAU kooperierte eng mit der KAP. Dies aber gegen den Willen des größten Teils ihrer Mitglieder, besonders in Sachsen, Frankfurt, Main und Hamburg waren die Parteikritiker stark. Und man muss sich dann halt auch wieder vor Augen führen, dass Deutschland damals ja noch viel zersplitterter war als heute, weil man ja weder Freunde in anderen Teilen hat, noch kann man mit denen telefonieren oder Nachrichten hin und her schicken. Deswegen ist diese Zersplitterung immer ganz wichtig mitzudenken. Die Gegner der Kommunistischen Arbeiterpartei denunzierten die KAP als eine in ihrem Wesen nach Clique von Führern. Im Dezember 1920 kam es deswegen zu einer Spaltung der AAU. Diejenigen, die eine spezialisierte Partei ablehnten, gründeten die AAUE, die Allgemeine Union Einheitsorganisation. Was erstmal komisch klingen mag, wenn ein Spaltungsprodukt sich Einheitsorganisation nennt. Einheitsorganisation meint hier aber die Einheit von politischer und ökonomischer Organisation. Und bevor ich jetzt die Argumente, die dafür und wieder eine kommunistische Partei ausgetauscht wurden, wiedergebe, würde ich noch einmal kurz zwei Punkte darstellen, in denen sich alle Linkskommunisten, alle Rätekommunisten zu der Zeit einig waren. Das war nämlich im ersten grob gesagt eine Analyse der modernen Welt. Denn alle diese verschiedenen Richtungen sahen einen gravierenden Wandel zwischen dem 19. und dem 20. Jahrhundert. Im 19. habe das Proletariat nur eine Minderheit in der Gesellschaft gebildet. Es habe deswegen nicht alleine kämpfen können und deswegen sich mit anderen Klassen verbünden müssen. Und darum wäre auch die demokratische Strategie von Marx und der Ersten Internationalen richtig gewesen. Aber diese Situation habe sich, wenigstens in den westlichen Ländern, grundlegend geändert. Denn in den westlichen Industrienationen bildet das Proletariat nun die Mehrheit der Gesellschaft, während alle Lager der Bourgeoisie sich hinter dem Großkapital vereinigen würden. Darum sei nun die kommunistische Revolution die alleinige Aufgabe des Proletariats. Und diese Revolution, das ist der zweite Punkt, sei nach dem Ersten Weltkrieg unvereinbar, denn der Kapitalismus sei in das Stadium seiner Todeskrise eingetreten. Diese sogenannte Todeskrisentheorie war zwar eine mehr oder weniger ökonomische Theorie, allerdings nie groß ausgeführt, da gibt es jetzt keine Bücher oder Doktorarbeiten drüber, sondern es war mehr oder weniger, würde ich behaupten, eine Rationalisierung der eigenen Revolutionserwartungen, die davon ausging, dass der Kapitalismus nach dem Ersten Weltkrieg aus dem letzten Loch pfiff und aus dieser Krise, dieser auch ökonomischen Krise, keinen Ausweg mehr finden könne. Allerdings, wie gesagt, ich halte das für eine Rationalisierung eigener Revolutionshoffnung, denn auch den Linkskommunisten fällt immer wieder ein Ausweg auf, den es durchaus gibt, nämlich endlose Kriege und schlimmste Versklavung des Proletariats. Wo sich die Linkskommunisten auch noch einig waren, ist, dass der Kommunismus Resultat des Kampfes der Arbeiter selbst sei, also aus der aktiven Praxis des allergrößten Teils des Proletariats kommen müsse und dafür sei auch eine Organisation notwendig. An der Frage aber, wie sich die Proletarier nun assoziieren sollen oder müssen, gingen die Meinungen weit auseinander und diese Gegensätze führten zu heftigen Spaltungen, denn die Richtungskämpfe wurden mit dem Wort von jemandem, der dabei war, dem Atem der Zeit entsprechend mit großer Heftigkeit geführt. Für die beiden Positionen für und wieder eine kommunistische Partei kann man nun ganz diverse Theoretiker, Schriftsteller und sonst was heranziehen. Ich würde jetzt zum einen Hermann Gorters Position darstellen, der für eine kommunistische Partei neben der Arbeiterorganisation war, und gleich Otto Bühle, der dagegen war. Gorter schreibt in seinem Aufsatz Die Klassenkampforganisation des Proletariats von 1921, für die Revolution müsse das Proletariat, sein übergroßer Teil, zu guten Kommunisten, zu zielklaren Kämpfern werden. Und dieser übergroße Teil muss eine Organisation haben, womit er den Sieg erringen kann. Diese Organisation sei einfach aus der Organisation des Kapitalismus selbst zu nehmen. Seit dem Zeitalter der Trusts organisiere das Kapital sich nach Betrieben und nicht mehr nach verschiedenen Sparten. Früher hatten alle Elektrizitätswerke, alle Glasfabriken, alle chemischen Fabriken und so weiter zusammengearbeitet. Jetzt aber im Zeitalter der Trusts organisiert es allerlei Arten von Produktionsgebieten zusammen. Es gibt Gruben, Metallwerke, Maschinenfabriken, Elektrizitätswerke, Eisenbahnen, Reedereien, Hafenanlagen zusammen. Und dadurch liege jetzt in diesen kombinierten Betrieben die kapitalistische Kraft. Also vorher hat das irgendwie Sinn gemacht, wenn alle Glasarbeiter zusammen eine Gewerkschaft gegründet haben, weil alle Glasfabriken zusammen so monopolartig gearbeitet haben. Dann aber so um den Ersten Weltkrieg, wo man das Kapital sich neu strukturiert. Und jetzt sind es nicht mehr irgendwie alle Bergwerke, die allen Kokereien möglichst hohe Preise für die Kohle abschlagen, sondern jetzt hat das Stahlwerk eine Kokerei und eine Zeche und kann dann halt seine eigene Kohle produzieren und irgendwie mit den Abgasen auch noch sein eigenes Elektrizitätswerk betreiben. Kann man sich sonst auch in diesem Harun Ferrocki-Film Zwischen den Kriegen wunderbar surrealistisch dargestellt angucken. Und allein deswegen mache halt eine gewerkschaftliche Organisation nach Berufen keinen Sinn mehr. Stattdessen sollten die Arbeiter die gegebene Ordnung der Produktion für ihre eigenen Zwecke entfremden und sich selbst nach Betrieben organisieren. Und seit 1918 sind sie auch empirisch schon so geordnet ins Feld gezogen. In den Betrieben seien die Arbeiter Kämpfer, weil sie dort Arbeiter sind. Zitat, dort kann er, der Arbeiter, sich als freier Mensch, als Kämpfer äußern. Dort kann er in der Debatte, im Kampf für jeden Tag, jede Stunde tätig sein. Dort kann er, weil die Revolution von den Betrieben ausgeht, mit der Tat, mit der Waffe kämpfen. Dort kann jeder Proletarier, also das gesamte Proletariat, zu klaren Kommunisten, zu wirklichen Revolutionären werden. Diese Betriebsorganisationen sollten sich dann in der AAU zusammenschließen und aus denen würde dann halt eine reichsweite Räteorganisation hervorgehen. Doch diese Betriebsorganisationen alleine würden für die Revolution nicht ausreichen, denn, Zitat, der übergroße Teil des Proletariats ist schlecht genährt, wohnt schlecht, ist überarbeitet, hat keine freie Zeit zur Selbsterziehung. Er ist schlecht erzogen, hat nur dürftige Kenntnisse und ist besonders in solcher geistigen Abhängigkeit von seiner Geburt an und als Klasse seit vielen Jahrhunderten, dass er den Weg zur Freiheit nicht nur nicht sieht, sondern daran nicht zu denken wagt. Die meisten Proletarier leben in Unwissenheit. Sie haben nur geringe Vorstellungen von der Ökonomie und der Politik. Sie wissen kaum etwas von nationalen und internationalen Ereignissen, von den Verhältnissen, die zwischen diesen bestehen und den Einfluss, den sie auf die Revolution ausüben. Sie können sich ihre Klassenlage nicht rational erklären. Das ist der Grund, weshalb sie nicht im richtigen Moment handeln können. Sie handeln, wenn sie es besser nicht sollten, und sie handeln nicht, wenn es nötig wäre. Sie irren sich einfach zu oft. Darum sei jetzt also doch eine kommunistische Partei neben der AAU nötig. Die Betriebsorganisation bringt ihren Mitgliedern die allgemeinste Kenntnis der Revolution, zum Beispiel die Kenntnis der Bedeutung der Arbeiterräte und der Diktatur des Proletariats bei. Die AAU macht so aus den Proleten Kämpfer und die Rolle der Partei soll es sein, die besten von ihnen, die zielklarsten und bewusstesten Kommunisten, die Elite des Proletariats zu sammeln. Diese Partei nun darf allerdings keine Diktatur für sich anstreben, sondern sie hat eine erzieherische Aufgabe. Sie soll in den Massen wirken wie die Hefe im Teig. Die Revolution kann sie nicht alleine machen, sondern nur mit Hilfe der AAU, denn im richtig geführten Kampf könnten die AAU-Arbeiter mit Hilfe der zielklaren KAPD-Arbeiter zum vollen Bewusstsein kommen und auch die übrigen Arbeiter mitreißen, die durch dieses Mitreißen, durch das Kämpfen dann zum Selbstbewusstsein kommen würden. Die Einheit von politischer, kommunistischer Partei, Betriebsorganisation und dem restlichen Proletariat wird möglich durch den Prozess der Entwicklung, durch den Kampf, durch die Revolution selbst. Das ist also diese Position, die sagt, wir brauchen neben der Arbeiterunion noch eine kommunistische Partei. Und gegen diese Trennung in Partei und Betriebsorganisation, in KAPD und AAU, sprach sich die Einheitsfront-Tendenz aus, die sich Ende 1920 als AAUE abspaltete. Diese Tendenz war besonders in Sachsen stark. Ihre namhaften Vertreter waren Otto Rühle und Franz Pfemfert. Und wie gesagt, anhand von Otto Rühle, das ist so, vielleicht ist es eine Broschüre, vielleicht auch ein kleines Büchlein, von der bürgerlichen zur proletarischen Revolution, will ich das jetzt mal darstellen. Rühle stimmt in weiten Teilen mit der Analyse der KPD überein. Der Parlamentarismus wird verworfen, die bolschewistischen Parteivorstellungen werden verworfen, die Gewerkschaften werden verworfen. Auch Rühle sieht in den Betrieben den Ort, an dem sich die Arbeiter sammeln und organisieren sollen. Parteien und Gewerkschaften hätten die Arbeiter immer nur als Kleinbürger organisieren können, genau weil sie außerhalb des Betriebs organisierten. Jetzt kommt noch mal so ein längeres Zitat, wo er Ähnliches sagt wie gerade der Genosse. Aber das ist wichtig, weil ich da später noch mal drauf eingehen möchte. Der Arbeiter von heute ist nur im Betrieb wirklicher Proletarier und als solcher Revolutionär im Sinne der proletarisch-sozialistischen Revolution. Außerhalb des Betriebs ist er ein Kleinbürger. Befangen im kleinbürgerlichen Milieu und philanthropischen Lebensgewohnheiten, beherrscht von kleinbürgerlicher Ideologie. Er ist aufgewachsen in bürgerlichen Familien, erzogen in bürgerlicher Schule, genährt mit bürgerlichem Geist. Die Ehe ist eine bürgerliche Zwangsinstitution. Das Wohnen in Mietskasernen ist bürgerliche Einrichtung. Der Privathaushalt jeder Familie mit eigener Küche führt zu einer ganz egoistischen Wirtschaftsweise. Dort sorgt der Mann für seine Frau, die Frau für die Kinder. Jeder denkt nur an seine Interessen. Schon das Kind ist in bürgerlichen Schulen auf bürgerlich beeinflusste und nach bürgerlichen Tendenzen zugestutzte Wissenschaft angewiesen. Alles wird vom Standpunkt der bürgerlich-ideologischen Geschichtsauffassung behandelt. Dann in der Lehre, im Geschäft, in der Fabrik. Jeder ist in bürgerlicher Umgebung. Was einer liest, was er im Theater, Kino und so weiter aufgenommen hat, auf der Straße, im Gasthaus, überall tritt ihm bürgerliches Wesen entgegen. Und all das ergibt eine bürgerliche Denk- und Gefühlsweise. Mancher wird, sobald er seinen Arbeitsrock ausgezogen hat, ein Bourgeois auch in seinem Benehmen. Er behandelt Frauen und Kinder genau so, wie er selbst von seinem Chef behandelt wird, verlangt Unterwerfung, Bedienung, Autorität. Wenn das Proletariat von der Bourgeoisie befreit ist, muss man die Frauen und Kinder von den Männern befreien. Das hängt nicht mit ihrer Böswilligkeit zusammen, sondern mit unserer bürgerlichen Einstellung durch die Umwelt, durch die bürgerliche Atmosphäre. Wenn man den Arbeiter außerhalb des Betriebes sieht, ist er ein Kleinbürger. Im Betrieb ist der Arbeiter ein anderer Mensch. So steht er dem Kapitalismus Auge in Auge gegenüber. Fühlt die Faust im Nacken, ist gereizt, erbittert, feindselig. Bricht hier ein Konflikt aus, kann man sich nicht so leicht drücken. Revolutionäre Stimmung und revolutionäre Entschlossenheit fallen hier zusammen. Auch hier dann die Vorstellung, dass die Betriebsorganisationen sich als föderatives Gebilde untereinander verbinden, natürlich wiederum Zentralismus. Alle Mitglieder sind selbstständig, niemand außerhalb des Betriebs hat in die Betriebsangelegenheiten hineinzureden. Die Betriebsorganisation ist dadurch weder Partei noch Gewerkschaft. Sie ist lediglich eine Stelle zur Vorbereitung und Schürung der Revolution. Und hier könnten die Arbeiter ihre Kämpfe selber führen und sie sei der Boden des späteren Rätesystems. Vom Betrieb aus sei es den Arbeitern möglich, die Macht des Kapitalismus zu untergraben, denn dessen Macht sei im Wesentlichen ökonomisch. Und so sei auch die Revolution, da sie das Fundament der Gesellschaft umgestürzt wissen will, in erster Linie eine ökonomische Revolution. Freilich sei auch die Einheitsfront-Tendenz, dass die Proletarier schwach, vereinzelt und unwissend seien und dass folglich ein fortlaufendes Lernen notwendig sei. Aber dies begründe keine Notwendigkeit einer Avantgarde-Partei. Wenn das Proletariat zu schwach und zu unwissend ist, könnte niemand an seiner Stelle handeln. Es müsse seine Fehler selbst überwinden. Tue es das nicht, werde es unterliegen und dafür schwer bezahlen. Jedoch könnte die AAU diese Erziehung oder besser diese Selbsterziehung der Arbeiter selber leisten und brauche keine Partei, denn in der Betriebsorganisation seine Diskussions- und Redefreiheit garantiert. Man merkt also, die Kritik, die hier die AAUE an der KAPD formuliert, ist durchaus im Geist der KAPD selbst formuliert. Denn für die Einheitsorganisation war die Arbeiterpartei nur eine weitere zentralistische Partei, ausgestattet mit berufsmäßigen Führern und bezahlten Redakteuren, die sich gegenüber der KPD nur durch ihre Ablehnung des Parlamentarismus auszeichnen. Die Doppelorganisation sei nichts anderes als die Anwendung der Politik eines doppelten Futtertrogs zum Nutzen der Führer. Die meisten Strömungen der Einheitsorganisation lehnten deswegen bezahlte Funktionäre ab. Weder Mitgliedsausweise noch Statuten noch sonst was dieser Art hieß es. Einige Ortsgruppen gingen sogar so weit, Anti-Organisationsorganisationen zu bilden, wobei fraglich ist, ob das dann so viel Erfolg hat. Die Doppelorganisation hingegen sei eine überholte Organisationsform, ein Überbleibsel aus der alten Tradition von Partei und Gewerkschaften. Nur die Einheitsorganisation könne gewährleisten, dass das Proletariat im Klassenkampf zugleich Führer und Masse, Generalstab und Armee, Hirn und Arm, Idee und Bewegung, Impuls und Erfüllung ist. Wir haben uns gerade angeguckt, wir haben zugehört, wie die Allgemeine Arbeiterunion die Frage für und wieder eine kommunistische Partei diskutiert. Diese Frage hat nicht nur theoretische Implikationen, sondern wird Anfang 1921 auch eine praktische Frage. Denn Anfang oder Mitte März 1921 kommt es in Mitteldeutschland zu einigen kleineren Arbeiteraufständen, die sich nicht groß von den vorherigen unterschieden. Das heißt auch hier wieder lokale Aufstände, die keine reichsweite Koordinierung haben, keine deutschlandweite Koordinierung haben. Doch dieses Mal nimmt der Oberpräsident der Provinz Sachsen dies zum Anlass, um Sicherheitspolizeitruppen aus Berlin anzufordern. Sicherheitspolizei, durch den Versailler Vertrag musste die Reichswehr verkleinert werden. Die Sicherheitspolizei ist so eine paramilitärische Polizei, also sowas wie der Bundesgrenzschutz in den 50ern. Und die marschiert am 19. März in Mansfeld ein. Darum beschlossen die Mansfelder Arbeiter in der Nacht vom 19. auf den 20. März einen Generalstreik, der am 21. ausgerufen wurde. Zwei Tage später kam es zu ersten Zusammenstößen zwischen der SIPO und den mehr oder minder spontan bewaffneten Arbeitern sowie einigen Dynamitanschlägen in Dresden, Freiberg, Leipzig, Plauen und weiteren Orten. Das war der Auftakt zu einer ganzen Reihe weiterer Gefechte und Aktionen. Ebenfalls am 23. März riefen 25.000 Arbeiter der Leunawerke, von denen 10.000 in der AU organisiert gewesen sein sollen, den Generalstreik aus. Hamburger Hafenarbeiter streikten aus Solidarität, gerieten ebenfalls in bewaffnete Auseinandersetzungen mit der Polizei. Und am 24. März erlässt Reichspräsident Ebert den nichtmilitärischen Ausnahmezustand für die Provinz Sachsen. Ja. Als Reaktion riefen KPD und KAPD zusammen die Arbeiter in ganz Deutschland zum Generalstreik auf. Der Hintergrund da war, dass die KAPD nochmal mit der Komintern verhandelt hatte, ob sie nicht doch in die dritte Internationale aufgenommen werden könnten. Und dafür war halt Bedingung, dass sie zusammen mit der KPD Aktion macht. Riefen die also zusammen zum Generalstreik auf. Diesem Aufruf haben allerdings vermutlich nur 200.000 bis 300.000 Arbeiter gehorcht. Es kamen auch im Ruhrgebiet und in Berlin zu kämpfen. In Mitteldeutschland aber standen rund 40.000 Arbeiter, 17.000 Mann Polizei und Reichswehr gegenüber. Am 28. März bereits fiel das Leunawerk unter Artilleriebeschuss. Und angesichts der Niederlage in diesem Aufstand zog die KPD am 31. März ihren Streikaufruf zurück und am 1. April wurden die letzten Truppen hier geschlagen. Wenn diese Episode ausführlicher interessiert, das kann man zum Beispiel bei Franz Jung in dem Weg nach unten nachlesen. Diese Kämpfe waren mehr oder minder zusammen von KPD und KAPD ausgelöst worden. In ihnen spielten bewaffnete Formationen der KAPD eine erhebliche Rolle. Namentlich zu nennen wären hier Max Hölz und Karl Plättner, die beide mit unterschiedlichen Banden, wie sie das auch selbst nannten, dort operierten. Wobei keiner der beiden Parteien, also weder KPD noch KAPD, die Kämpfe gelenkt haben. Auch nach der Niederschlagung des Aufstandes, bei dem natürlich auch wieder tausende Arbeiter gestorben sind, beurteilte die KAPD den Aufstand positiv. Endlich habe das Proletariat seine Passivität durchbrochen und sei zum Angriff übergegangen. Schuld an der Niederlage trage allein die KPD, denn diese habe erst mit ihrer Teilhabe an Gewerkschaften und Parlamenten die revolutionären Kräfte unterminiert, dann aber plötzlich zum Aufstand geblasen und dabei die Stimmung der Massen im Reich völlig ignoriert. Das sei nichts anderes als Putschismus gewesen. Die AAUE hatte von Anfang an verweigert, an dieser Märzaktion teilzunehmen. Da nach ihrer Einschätzung diese dazu dienen sollte, innerrussische Schwierigkeiten zu überdecken, das heißt Streitigkeiten in der russischen Staats- und Parteibürokratie zu überdecken und die insbesondere die Niederschlagung der Kommune von Kronstadt vertuscht werden sollte. Sie kritisierte die Beteiligung der KAPD als das Werk von unverantwortlichen Führern und sah so ihre Kritik an der KAPD bestätigt. Man kann also das Fazit ziehen, dass der mitteldeutsche Aufstand die Spaltung im deutschen Linkskommunismus verstärkt. Und dieser mitteldeutsche Aufstand im März 1921 markiert auch die Niederlage oder den Niedergang der antiautoritären Kommunisten in Deutschland. Die KAPD sah seit ihrer Gründung, beziehungsweise seit der Gründung der KPD bereits, eine objektiv revolutionäre Situation. Natürlich könne man, erklärte sie 1920, das Ausbrechen der Revolution nicht auf die Stunde vorhersagen, aber jeder, der geschichtlichen Sinn hat, weiß, dass das bald geschehen wird. Folglich war es die Taktik der KPD, die Konsolidierung des Staates, der Weimarer Republik, zu verhindern. Diese Einschätzung revidierte sie erst nach der Märzaktion, als sich ein großer Teil der Mitglieder sowohl von der KAPD als auch von der AUE loslöste. Der vierte Parteitag der KAPD, September 21, erklärte es nun zur Aufgabe der Partei, den Willen zur Revolution wachzuhalten im Proletariat und sich selber bereitzuhalten für die nächsten revolutionären Wellen, die immer noch erwartet wurden. Jedoch begannen zu dieser Zeit auch Streitigkeiten in der KAPD über Taktik, die zur Spaltung der Partei in eine Berliner und in eine Essener Richtung im März 22 führten. Letztlich war den linkskommunistischen Organisationen das Genick jedoch bereits 21 gebrochen worden. Zwar erklärte die AAU auf ihrem vierten Kongress im Juni 21 immer noch mehr als 200.000 Genossen zu zählen, doch setzte nach dem fehlgeschlagenen mitteldeutschen Aufstand eine Repressionswelle der Polizei ein, die nicht nach den theoretischen Differenzen der Gruppen fragte, sondern gegen alle zuschlug. Die Linkskommunisten konnten dieser kaum noch etwas entgegensetzen, zumal sich immer mehr ihrer Genossen von ihnen abwendeten. Wie gesagt, spaltete auch die KAPD sich. Auf der einen Seite die etwas kleinere Essener Richtung, bei der die meisten Parteiintellektuellen, Hermann Gorta, Anton Pannekoek, Karl Schröder, Bernd Reichenbach waren. Die Essener Richtung sei immer noch eine objektiv revolutionäre Situation in Europa, doch sei das deutsche Proletariat reformistisch. Darum sollte die Partei die revolutionären Prinzipien in Reihen von Klarheit erhalten und hochhalten und bei einer neuen revolutionären Eruption den Kern einer proletarischen Bewegung bilden zu können. Von den Essenern spaltete sich im November 23, also haben die sich wieder gespalten. Es gab jetzt auch einen kommunistischen Rätebund. Andere der Essener Richtung kehrten 1925 in die SPD zurück, unter anderem auch Schröder und Reichenbach, wenn ich mich richtig erinnere. Nicht, weil sie Reformisten geworden wären, sondern weil sie den Kontakt zu den Arbeitern nicht verlieren wollten. In der SPD bauten sie ab 1929 die Roten Kämpfer auf und traten Anfang der 30er aus der SPD aus. Wieder andere zogen sich gänzlich aus der Politik zurück. Die Berliner Richtung hatte den Anspruch, ganz die Parteitradition zu vertreten. Ende 1923 gab sie sich ein neues Parteiprogramm, was seit anderthalb Jahren gefordert wurde. Es enthielt keine konkreten Forderungen mehr, sondern allgemeine Überlegungen. Die Berliner entfremdeten sich immer mehr von den Arbeitern, weil sie sich immer mehr in Querelen und Auseinandersetzungen mit den Essenern verwurstelten und die Proleten einfach von der Revolution nichts mehr wissen wollten. Schließlich war ihr Organisationsleben, wie der Historiker Bock schreibt, nur noch sektiererisch. Sie konzentrierten sich neben den Streitereien mit den Essenern auf eine Kritik der KPD und der Dritten Internationale, die dann teilweise auch noch Aufmerksamkeit außerhalb der Partei fand. 1926 sollen sie noch 1500 Mitglieder gehabt haben, 1931 waren sie völlig zerfallen. Als dann 1923 noch einmal Novemberstimmung in Deutschland aufkam, Hyperinflation, Arbeitslosigkeit, Ruhrgebietsbesetzung, hatten die verschiedenen linkskommunistischen Fraktionen und Gruppen nahezu keinerlei Einfluss mehr auf die Ereignisse, ihre Aufrufe zu Streiks und Aufstand verhalten von den Arbeitern ungehört. Nur noch die Polizei interessierte sich für sie, deren Repression machte es nichts aus, dass die Linkskommunisten von den Arbeitern isoliert waren. Eine gemeinsame Konferenz der AU und der Essener KAPD stellte Anfang 1924 fest, dass die Aktivitäten beider Organisationen durch die Repression fast vollständig lahmgelegt waren. Die Essener dürften noch um die 700, die Berliner um die 2000 Genossen gezählt haben. Die Allgemeine Arbeiterunion Einheitsorganisation gab ihre Mitgliedszahl nur noch pauschal mit 70.000 an, wahrscheinlich arg übertrieben. Der Zerfall der Organisation ging weiter. Es kam natürlich zu diversen weiteren Spaltungen, Zusammenschlüssen und erneuten Spaltungen. Darum soll als letzte Organisation hier nur noch die Kommunistische Arbeiterunion Erwähnung finden, ein Zusammenschluss diverser Kleingruppen vom Dezember 1931, über den heute wenig bekannt ist. Der es aber immerhin schaffte, die damalige Lage halbwegs richtig einzuschätzen und sich über seine Isolierung von den Arbeitern keinerlei Illusionen hingab. Weil es kein mir bekanntes Material über die KAU gibt, kann ich hier nur die Situationistische Internationale zitieren. Als Organisation der Minderheit, die sich ihres Zustandes bewusst war, war diese die einzige in der deutschen Rätebewegung, die keinen Anspruch darauf erhoben hat, die künftige ökonomische und im Falle der AUE ökonomisch-politische Organisation der Gesellschaft zu übernehmen. Sie forderte die Arbeiter dazu auf, autonome Gruppen zu bilden und für die Verbindung zwischen diesen Gruppen selber zu sorgen. Die Kommunistische Arbeiterunion kam aber in Deutschland viel zu spät. 1931 war die revolutionäre Bewegung in Deutschland seit 10 Jahren tot. Damit kommen wir nun zu der beliebten Frage: Was bleibt vom historischen Rätekommunismus? Die Gesellschaftskritik der historischen Linkskommunisten hatte durchaus ihre Grenzen, ihre Schwachstellen, ihre Fehler, auch ihre sogenannten blinden Flecken. Als erstes würde ich da die Vorstellung von einem Stundenzettelsozialismus nehmen. Wenn die Genossen sich überhaupt einmal konkret über die Gestaltung der sozialistischen Wirtschaft äußerten, waren dies Stundenzettelvorstellungen. Das heißt, dass die Arbeiter so viel zum Konsumieren bekommen sollten, wie sie auch erarbeitet hatten. Es wird also von einem Äquivalententausch ausgegangen. Bonmatic, der Anfang der 20er auch solche Positionen vertritt, hat dies Ende der 1960er rückblickend eine Schwäche genannt. Denn, längeres Zitat, dem rohen sozialistischen Egalitismus hielt er mit Marx die Abschaffung der Arbeitszeitrechnung in der Verteilung entgegen. Also die Realisierung des kommunistischen Prinzips, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Den hochentwickelten kapitalistischen Ländern sind die gesellschaftlichen Produktivkräfte weit genug entwickelt, um einen Überfluss an Konsumptionsmitteln zu produzieren. Wenn man bedenkt, dass sicherlich mehr als die Hälfte aller kapitalistischen Produktion und der mit ihr verbundenen unproduktiven Tätigkeiten, ganz abgesehen von den vorhandenen unangewandten Produktionsmöglichkeiten, nichts mit dem Konsum zu tun haben, sondern einen Sinn nur innerhalb der irrationalen kapitalistischen Gesellschaft finden können, dann wird ersichtlich, dass unter den Bedingungen kommunistischer Wirtschaft ein Überfluss an Konsumptionsmitteln erzeugt werden kann, der eine individuelle Berechnung der Anteile überflüssig macht. Ich vermute und würde da zum Teil, glaube ich, auch mit Matik übereinstimmen, dass dieser, nennen wir es mal, Mangel an Utopie sich aus dem Stand der damaligen Produktivkraftentwicklung erklären lässt. Denn wenn man von einer Wirtschaft ausgeht, die so ärmlich ist, dass die meisten Proletarierkinder barfuß rumlaufen müssen, dann sind halt so Parolen wie heute mache ich einfach mal blau schlechter zu denken, als wenn man in den modernen Industrienationen lebt. Ein zweiter Kritikpunkt, den man sicherlich bei den Linkskommunisten, bei den historischen Rätekommunisten aufmachen muss, ist eine Position von denen, die sich irgendwo zwischen Arbeitsfetisch und Produzentenstolz abspielt. Das hängt bestimmt mit dem anderen Punkt zusammen, denn nicht nur waren die Sozialismusvorstellungen in gewissem Sinne unterentwickelt, sondern auch eine Kritik der Arbeit ist bei den historischen Kommunisten überhaupt nicht zu finden. Hier ging es noch um Vorstellungen von der Befreiung der Arbeit, nicht der Befreiung von der Arbeit. Auch dies ist, denke ich, durch den Stand der Produktionskräfte erklärbar. Linkskommunisten waren keine Arbeitsfetischisten in dem Sinne, dass es darum ging, also nicht in diesem stalinistischen Sinne, wer auch nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Aber es gibt immer wieder Stellen, in denen sie davon reden, den Arbeitszwang auf die gesamte Gesellschaft zu übertragen. Das aber halt nicht als Selbstzweck, sondern um die notwendige Arbeit gerecht zu verteilen. Auch wenn das dann halt immer wieder in so Positionen übergeht, dass eigentlich die Arbeiter ja schon sehr coole Sachen machen würden. Also zumindest eine Kritik der Produktion selbst findet sich hier noch gar nicht. Dann kann man vielleicht auch kritisieren, diese Vorstellung, dass man die bestehenden kapitalistischen Strukturen einfach übernehmen könne und in den Sozialismus überführen könne. Da gibt es, glaube ich, heute auch klügere Ansätze. Und diese drei Punkte sind bestimmt miteinander verschraubt, mehr oder weniger aus der Zeit zu erklären, bleiben aber meines Erachtens trotzdem Fehler. Ein weiterer, wenn wir es Fehler nennen möchten, Fehler ist, dass die Weltrevolution nicht als die Selbstaufhebung des Proletariats gedacht wurde, zumindest nicht explizit als solche, sondern dadurch aus davon ausgegangen wurde, dass die Arbeiterklasse im Sozialismus und im Kommunismus die herrschende Klasse ist. Aber damit wären ja im Prinzip irgendwie die Ausbeutung nicht abschaffbar. Dann gibt es einiges, was man im neuen Linksdeutsch blinde Flecken nennt, was ich Leerstellen nennen würde. Vom Geschlechterverhältnis ist so gut wie nie die Rede. Deswegen hatte ich dieses lange Zitat nochmal gebracht, weil da kommt es ja, also zumindest ansatzweise, finde ich auch sehr gut, aber das ist mit die einzigste Stelle, die mir dazu überhaupt aufgefallen ist. Trotz all dem, trotz dieser Schwächen, Fehler und Leerstellen, denke ich, dass man sagen kann, dass die Links- oder Rätekommunisten, die KPD und mehr noch die AOE, die kommunistische Avantgarde ihrer Zeit waren. Das heißt, sie formulierten am klarsten und weitgehendsten das kommunistische Programm und haben es auch historisch erweitert. Sie waren zum einen meines Wissens die Ersten, die eine kommunistische Kritik der autoritären Bürokratie einbrachten. Zweitens würde ich sagen, dass dadurch, dass sie den subjektiven Faktor der Revolution in die Diskussion einbringen, der zur objektiven Notwendigkeit dazukommt, damit was Neues einbringen, was stellenweise in die Nähe von Ideologiekritik gerät. Nationalismus zum Beispiel wird von den Linkskommunisten entschieden und konsequent und immer abgelehnt, weil er reaktionär ist, weil er konterrevolutionär ist, weil die Arbeiter nicht die Arbeiter als Feinden haben, sondern die Bourgeoisie. Da wird dann nicht so, wie das später bei der kritischen Theorie ist, irgendwie groß auf Freud und die Psychoanalyse rekurriert. Da sind also noch Dinge auszuführen, aber zumindest die entschiedene Kritik davon ist vorhanden. Und dann, finde ich, stellt sich noch ein wenig die Frage, wieso das ein Jahr oder anderthalb Jahre als Massenorganisation oder fast zwei Jahre als Massenorganisation bestehen konnte, dann aber in fast eine Linke, wie wir sie heute kennen, die in tausend Splitter zersprungen ist, zerfällt. Und da wäre meine These, dass so eine Massenorganisation, eine solche revolutionäre Massenorganisation, nur in einer revolutionären Situation bestehen kann, weil dann theoretische Streitigkeiten nicht egal sind, aber nicht der entscheidende Ausschlag sind. Und nach der revolutionären Situation lief es halt bei denen so, wie es so häufig läuft. Die einen ziehen sich enttäuscht aus der Politik zurück. Die anderen sagen, jetzt müssen wir noch mehr Theorie treiben und verfangen sich in dem Elfenbeinturm, der sie isoliert. Die Dritten wollen weiter auf die Massen setzen, haben aber nur noch untereinander Kontakt, was zu einem ewigen Hamsterrad aus Streitereien, Spalten und Sektierertum führt. Und die Vierten gleiten den Terrorismus ab. Das heißt, auch so Sachen wie die Siegessäule versuchen zu sprengen, um irgendwas den Arbeitern zu erklären, haben nicht die revolutionären Zellen in den 90ern erfunden, sondern der erste Anschlag auf die Siegessäule war von KPD-Militanten Anfang der 20er. Keine Fabrikbesitzer, die Fabriken gehören uns. Aus dem Weg, Kapitalisten, die letzte Schlacht gewinnen wir. Lass die Knarre, Polizisten, die rote Front und die schwarze Front sind wir. Zwei Stunden Sachzwang FM sind zu Ende gegangen. Heute ging es um den Bürgerkrieg in Deutschland 1914 bis 1923. Unser Kopf ist groß genug, aus dem Weg Kapitalisten, die letzte Schlacht gewinnen wir. Im Wesentlichen haben wir einen Vortrag gehört von Sepp Bronski, den er 2014 in Leipzig gehalten hat. Da ging es eben zur Theorie und Praxis des Rätekommunismus bzw. antiautoritären Kommunismus um 1920. Frieden, wir bekämpfen euren Krieg. Jede Schlacht, die wir verlieren, gibt uns den nächsten Sieg. Einleitend hatten wir noch eine Einführung in der ersten Viertelstunde von Helge Döring, Abstimmen oder Streiken. Polizisten, die rote Front. Bürgerkrieg in Deutschland 1914 bis 1923. Ja, wir singen. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la am Mikrofon, nicht singend, verabschiedet sich Dr. Indoktrinator für heute. Und Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger, ist bald wieder zu hören. Auf Wiederhören.